Ja, willkommen zu Humoralpathologie, dem offiziellen UEFA Euro 2012 Podcast. Wir mussten ganz schön viel Lizenzgebühren dafür zahlen, darum bleibt heute leider keine Zeit mehr, über das Spiel zu reden, weil das wird noch mehr Geld kosten. Wir können nur die offiziellen Namen bekommen. Ja, wir sind wieder da, nach 100.000 Jahren Pause, die aufgrund von schwerer Arbeit sich ergab. Ja, wir lagen im Liegestuhl auf Usedom. Ja. Genau. Auf Usedom vor Anker. Lagst du auf der polnischen oder auf der deutschen Seite? Beides. Ja, lagst also einmal quer drüber. Ich hab ein bisschen zugenommen. Ja. Weißt du noch, wer du bist? Ich bin Barashabi. Ja. Und ich habe, ich möchte auch nochmal von hier, von dieser Seite des Tisches, die Hörer begrüßen bei unserem ersten EM-Podcast. Ja. Wir haben uns jetzt vorgenommen, zu jedem Spiel einen zu machen nach dem Spiel. Ja. Das ist jetzt der erste. Nach dem Spanien-Spiel gestern. Ja. War schon super. Ja, sehr interessant. Aber auch langweilig. Ja, sonst sind wir immer noch Roger und bei Bob Tim. Ja, immer noch. Und die da auch. Hä? Genau. Existiert auch noch. Ja, alle haben dich vermisst. Oh, wo warst du? Ich habe niemanden vermisst. Ja, toll. Ich war ganz weit weg. Ich war im Heidepark Soltau. Ah. Ja, im Mutterschutz. What? Oder Nein. Warst du da? Nee, als Tier. Ich war da einfach so. Oder als Besucher. Als Schwiegertochter quasi. Oh. Nein, ich war da Achterbahn fahren. Aber wir haben den Fehler gemacht, dass wir gleich... Macht man Achterbahnfahren irgendwie in offizieller Position? Ja, durchaus. Das glaubst du gar nicht, überlegt, gell? Als was ich Achterbahn fahre. Ja, meistens fährst du halt als Tim. Aber wenn du da mit jemandes bestimmtes Eltern dahin gehst, bist du Schwiegertim. Oder Schwiegerbäcker. Ja. Ich war Schwiegerbäcker, ja. Okay. Und du hast den Fehler gemacht, dass du gleich am Anfang in die beste Achterbahn gegangen bist? Nee, nicht in die beste, aber schon in die heftige. Wir sind in Europas größte und schnellste Holzachterbahn gestiegen, in Kolossos. Ja, das ist aber ein bisschen spezifisch. Ja, stand da dran. Die größte Holzachterbahn der Welt, aber dann durften die sich irgendwann nicht mehr so nennen, als die wahrscheinlich in Japan wieder eine größere gebaut haben. Ja, in Japan gibt es die Kick-Ass. Da will man ja immer höher, schneller und weltweiter. Ja, die sind ganz schön heftig da. Und dann haben wir gedacht, ja, machen wir das mal zum Einstimmen. Und dann hatten wir ganz weiche Knie und sind nicht mehr in die Krake und nicht mehr in den Scream gegangen. Und aber wir haben den Screamy gemacht, der ist so 3 Meter hoch oder so. Ah, Scream ist der höchste Fallturm der Welt. Der Welt, ja. Und der ist 103 Meter und es sieht echt voll heftig aus. Und so von weitem, wenn du überall im Park bist, siehst du den immer und dann denkst du, ayo, ist halt so ein Falltower. Aber wenn du davor stehst, ist es so dünn, dünn, dünn. Ja. Also ich bin auch mit dem Scream gefallen. Echt? Das war ein schöner Sturz. Also, der geht 4 Sekunden oder so, gell? Ja, ist total kurz. Also man fährt da hoch und dann sieht man alles ganz klein aus. Das ist echt so, als ob die Menschen auf einmal Ameisen wären. Und der Heidepark ist auch ganz klein. Auch eine Ameise. Ein Ameisenbau. Und ja, das ist halt dann echt schon, da muss man irgendwann gleich mal halt so Atemmasken, das ist, weil die Luft dann dünn wird und dann geht es einfach irgendwann runter. Und dann bist du auch wieder unten, ne? Das Beste ist auf jeden Fall die Katapultachterbahn, wo ihr auch drin wart. Genau, die Desert Racer oder so, ja. Die war ziemlich cool. Das haben wir dann noch gemacht, aber dann hatten wir noch weichere Knie. Und bestes Maskottchen aus der reichen Auswahl an Heidepark-Maskottchen, Wumbo. Nee, nicht Wumbo, dieser Euromaus. Sir Henry fand ich ganz Euromaus. Falscher Park. Ach so. Euromaus. Sir Henry fand ich gut, aber wir haben kein einziges Maskottchen getroffen, aber wir haben uns so eine 2012 Apokalypse-Show angeguckt. Cool. Ja, das war ganz cool mit so Turn-Asiaten und so einem Zwerg, der war nur ein bisschen kleiner als so ich. So ist das 2012. Ja, ja. Und Urukai, einem. Mhm. Interessant. Uruk. Aus Uruguay. Nee, ich weiß nicht, wo der herkam. Aber ich habe jetzt gelernt, Ei ist ja die Pluralform. Ja. Also ein Uruk. Ein Uruk, zwei Urukai. Genau. So, ansonsten haben wir natürlich auch weiter in der Zwischenzeit Shadowrun gespielt. Also gerade das letzte Mal war sehr schön, da haben wir einfach 2 Stunden. Es war ein Saufabenteuer. Und haben nichts erlebt. Doch, wir haben schon viel erlebt. Das war schon schön. Und eine Orks voll ausgeflippt. Und ich glaube, bald können wir auch in Junior High School gehen. Ja, wirklich. Ich konnte leider nicht mitspielen, weil... Du bist zu hipster und cool. Ich bin zu cool für das Ganze. Wir sind cool, weil wir überhaupt nicht hipster sind. Ja, ich konnte nicht mitspielen, weil ich habe es nicht mitgekriegt, dass er spielt, weil ich saß bei den coolen Leuten am Tisch beim Mittagessen. Und Becker saß ja bei den Goths und du saßt ja bei den Nerds. Wieso bin ich auf einmal wieder ein Goth? Ich habe es gerade abgelegt, Roger. Nie wieder Goth. Ja. Einmal Goth und das Einmal Goth, immer Goth. Nee. In die Gosse ist man dann verstoßen. Es hat sich ausgegossen, meine. Ja, und ich bin der dicke, der Junge, der aber trotzdem, trotz meines starken Übergewichts, dieses Jahr hier so Beauty Queen werden will, ja, und genau, dafür die Unterschriften sammeln an den, ja, Tischen. Und weil du so Metro bist auch irgendwie, hast du voll viele Lady Friends, die dich aber ganz doll unterstützen. Ja. Aber in Wirklichkeit machen sie sich auch ein bisschen über dich lustig, aber das weiß, aber es macht dir nichts aus, weil du hast ja trotzdem viele Leute um dich rum. Stimmt. Das gibt dir die Kraft, da weiterzumachen. Ach, Highschool Stereotypes. Ja. So ist das immer in unseren Abenteuern. Hier an der Tübingen High. So, ja, was gibt's heute? Außer Buttermilch. Außer Buttermilch, meine ist schon wieder fast alle. Krass. Ich habe aber auch mitgebracht. Buttermilch, signierst. Wenn Becker jetzt wieder da ist, können wir endlich die feierliche Signierung der Buttermilch vornehmen. Dafür habe ich dieses Buttermilch-Signierset vorbereitet. Super. Das besteht aus einer Buttermilch, darin ist ein Permanent Marker. Krass. Und ich habe sie ausgewaschen. Ausgeleckt. Auslecken lassen. Von meinem Hund. Ja, und sonst könnte ich auch anbieten, ich hätte auch wieder Ursprungsnamen gemacht, ja, heute. Ja. Ja. Zum Beispiel von dir aus. Haben wir eine E-Mail bekommen von Nadja und das ist eventuell der erste ernstzunehmende Ursprungsname. Das erste ernstzunehmende Ursprungsnamensgesuch, das wir bekommen haben. Ja. Denn wir haben eine E-Mail bekommen. Liebes Team, bin beim Rumsurfen auf eure Seite gestoßen, wo ihr anbietet, kostenlos den Ursprungsnamen zuzusenden. Ja. Freue mich auf eure Antwort. Danke im Voraus. Gruß. Und das hat mich etwas verunsichert und das war etwas awkward, weil ich jetzt nicht weiß, ob wirklich jemand nur die Seite gesehen hat. Ja. Also vielleicht wird sie nie ihren Ursprungsnamen erfahren, aber natürlich bekommt sie ihn. Das ist ja das, was wir machen wollen. Der ist jetzt Killer. Gut. Und ich bitte, mich nicht mehr zu verwirren. Ja, man muss aber dazu sagen, dass unsere Ursprungsnamen, wie schon mehrmals gesagt, genauso echt gechannelt sind, wie die zum Beispiel von der Cryon-Schule. Echter. Wenn nicht noch echter, ja. Ja. Und sowas Essentielles, da darf man einfach nicht Geld für verlangen. Das ist halt, jeder hat das Recht darauf. Ja. Und wenn man da so viel Geld für verlangt, finde ich, das ist eine Frechheit. Das ist ein Karrieresprungbrett, was wir hier den Leuten anbieten. Man kann eigentlich quasi, sobald man diesen Ursprungsnamen hier im Podcast gesagt bekommen hat, das passt gut auch zu uns. Ein guter Name für ein weiteres Podcast-Projekt. Spottkast. Lieber nicht. Nein, also da kann man wirklich direkt anfangen und sein erstes Buch schreiben, noch Ursprungsnamen drauf und raus. Ja, oder? Ich meine, vielleicht habt ihr, Ecke wird immer größer. Vielleicht habt ihr es ja gemerkt bei eurem Networking in den letzten Tagen. Xing war jetzt immer mal wieder down in den letzten Tagen. Die machen jetzt gerade neue Funktionen, dass man seinen Ursprungsnamen auch angeben kann und dann darüber sich vernetzen und dann reich werden kann. Ist das die Goldmitgliedschaft? Ich habe mein Spektralfoto jetzt als Userbild drauf. Ja, es ist gut. Dann kann das jeder sofort sehen, wie es mit deiner Aura steht. Ja. Und das ist so wie mein Online-Stimmungsring. Da muss man gar nicht mehr im selben Raum sein. Ich dachte, das heißt Live-Journal. Und weißt du, wo mein Stimmungsring steht? Auf Doppelgrün. Ich bin so gut. Also so schön wieder ein Podcast auf. Weiterhin hat Pascal aus Trier einen Ursprungsnamen verdient. Redlich verdient sich. Und was hat er gemacht? Er hat geschrieben, ich möchte keinen Ursprungsnamen. Sehr gut. Ja, und dafür bekommt er den Ursprungsnamen Lohasai. Loha. Sahi. Lothar. Lothar Hans. Sascha. Lothar Sebi. Nein. Und außerdem bekommen Frank und Cornelia jeweils einen Ursprungsnamen aus Dips, sind die. Ah. Und zwar Dips. Kushino und Shisani. Und die haben gesagt, vielen Dank für fast 41 Stunden Unterhaltung. Das ist ja unglaublich. Haben wir wirklich schon so viel gemacht. Wow. Und das, die sind aus Dips, aber eigentlich heißt das Dipol des Walde. Aber die coolen Leute sagen das für Dips. Und ich finde das echt gut, dass... Wir sind aus Dips. Also an dieser Stelle, wo nochmal so ein komischer Name kommt, muss ich noch ein großes Lob aussprechen für unsere Hörer aus Querfurt. In Anführungsstrichen. Also die haben ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns glauben zu machen, dass es ja Querfurt wirklich gäbe. Also die haben wirklich alles gemacht. Ja, Twitter, ja. Facebook und E-Mail. Ja, ich meine, ich habe alles versucht, von Telefon bis E-Mail und Brief. Richtig. Bis zu dem Punkt, an dem ich zu verzweifeln begann und mir die Augen rieb. Ja, das war ganz schön hart. Die haben sogar Wikipedia-Seiten aufgesetzt, ne? Ja, die haben echt alles gemacht. Aber ohne Scheiß, ich war echt sprachlos. Also sogar bis hin zum Eintrag bei Google Maps und einer vermeintlichen Homepage der Stadt haben die alles aufgesetzt. Aber das kann man ja auch einfach so machen. Einfach irgendein Dorf da in den Osten hinchanneln. Da weiß eh keiner, was da alles so rumkreucht an Städten. Da kann man auch sagen, oh, hier ist auch noch Querfurt. Genau. Und ja, und ich finde, alles ist möglich. Jedenfalls können wir jetzt, nachdem dieses Querfurt Ding da ist, könnten wir es eigentlich jetzt angehen, das noch größer zu machen als die Bielefeld-Lüge. Das wäre natürlich gut. Eine neue Verschwörung. Also ich denke auch, jetzt ist ja gerade rausgekommen die Mondverschwörungs-DVD und da können wir vielleicht schauen, ob wir nochmal mit dem Regisseur reden, ob sein nächstes Projekt dann die Querfurt-Verschwörung sein könnte. Das wäre total interessant, wenn da so ein Ami durch die Gegend läuft und fragt, haben Sie jemals von Querfurt gehört? Ja, das wäre doch schön. Sagen alle, nein. Und dann geht er auf querfurt.de. Oder ist das so querfurt.beepworld.de oder wo haben die die Seite gemacht? Ist es schon wirklich, also die haben das gemacht, die haben auch so Fotos gemacht von irgendeinem Dorf in Hessen wahrscheinlich irgendwie und das so krass da rein. Ja, ist interessant, aber natürlich, ich meine, wir sind ja geübte Skeptiker, bei uns kann man da nichts schaffen, wir haben das sofort durchschaut, aber wer weiß, also ich finde das auch ganz interessant so als, ja, so als Köder für so Pseudoskeptiker, denen wirft man das vor und dann kann man sich so praktisch als Geheimbund erkennen, wer weiß, dass es Querfurt nicht gibt, der hat sozusagen seinen Skeptiker-Mitgliedschaftsring verdient. Das ist ja auch oftmals einfach ein Einstieg in die rechte Szene, dieses Querfurt. Ja, das stimmt schon. Das ist halt so eine, wie halt Leute, die Marihuana nehmen und dann danach Heroin sofort. So macht man das halt. Ne? Ja, das ist auch die immer. Reihenfolge. Man sagt ja immer Wein auf Bier und dann Marihuana, dann Heroin. Aber kein Marihuana auf Heroin. Dann kriegst du wieder schlecht vor. Okay. Ja, das sind unsere Consumer-Guidance-Tipps heute. Heute wieder. Ja, und haben wir auch echte Themen? Oder hast du noch Sonstiges? Ich habe eingekauft. In letzter Zeit verschärft bei Lidl. Also Lidl muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Das ist definitiv der beste Discounter. Krass. Lidl. Dieser Podcast wurde gesponsert von Lidl und Heidepack Soltau. Und ich habe noch ein Thema. Zu Lidl. Wir haben ein T-Shirt noch verkauft und einen Kaffeebecher, was ich auch sehr schön finde. Ja, danke Michael. Oh, Kaffeebecher. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir Kaffeebecher haben. Ist auch dieser Igel drauf? Ja, und die sind zwar, die sind teuer, diese Kaffeebecher. Die kosten irgendwie 12 Euro oder 13 Euro. Aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich habe da, glaube ich, dann habe ich mal geguckt, was andere Kaffeebecher da kosten. Und die gehen so meistens bei 20 Euro los. Dann hatte ich nicht ein ganz so schlechtes Gewissen. Oh, aber der Ursprungskaffeebecher, den die da anbieten, ist halt schon voll teuer. Deswegen kann man leider nicht günstiger. Ursprungskaffeebecher. Das klingt aber auch hier gesamtheitlich. Ja, man kann auch einen unbedruckten Kaffeebecher als Ursprungskaffeebecher kaufen. Der ist dann aber teurer. Muss man auch in den Shop tun, oder? Oder man könnte so der Kaffeebecher mit deinem Ursprungsnamen, wo wir dann den Ursprungsnamen in Comic Sans draufdrucken. Comic Sans. Nee, ich habe auch den Sheepwood Sans mir runtergeladen. Ja, kann man mal noch. Krass. Ursprungsname doof. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Alles doof. Ursprungsname doof. Genau, und falls ihr öfters auf Facebook unterwegs seid und zu den Leuten gehört, die keinen Adblocker installiert haben, dann werdet ihr vielleicht merken, dass Facebook uns 30 Euro für Werbung geschenkt hat und jetzt ab und zu Humoralpathologie-Werbung auf Facebook erscheint. Ach, das war das. Und weil man ja so komisch einstellen muss bei Facebook, wer die Zielgruppe ist, sind, glaube ich, alle Leute, die ohnehin schon das hören, kriegen jetzt die Werbung, dass sie das hören sollen. Ja, also ich habe ganz viel Werbung für meinen eigenen Podcast bekommen. Ja. Ich habe noch keine gesehen, weil ich habe halt so Adblocker. Vielleicht muss ich mal ausschalten. Nee, Adblocker sind scheiße. Wo weiß ich denn sonst, wo ich günstig Viagra kaufen soll? Das stimmt. Apropos Viagra. Henning hat aus Japan einen Beitrag uns wieder gemacht. Ja? Ja, er hat uns Fotos geschickt von uns allen, die wir seine Freunde sind, von japanischem Hotel Fernsehen. Ja. Also, ich würde sagen, Erwachsenenunterhaltungsfernsehen und da wir jetzt ja der Sexcast sind. Richtig. Könnten wir ein paar davon, von diesen Schlagzeilen zum Besten geben. Willst du Wecker? Okay. Du kannst so nach mit dem Knopf hier, wenn du nach links drückst. Dann geht's links. Dann kannst du auf die nächste Seite. Ja. Das erste ist, glaube ich, eine Seite von den Filmen, von der Filmauswahl in der Fetisch. Fetishism hardcore. You can enjoy as many titles as you wish for only 500 yen. Include taxes. Findest du es nicht ein bisschen rassistisch? Und wie zum Beispiel? Ich bin ja halb Japaner. Welche Titles sind da? Titles zum Beispiel Pavatato Pediatrician. Yeah. Girls who love being molested. 8. Das ist mein Lieblingsfilm. Aber mein Lieblingsfilm ist eigentlich da unten. The Sweet Sound of Tits. Flap, flap, flap. The Sweet Sound of Tits. Oh Gott, ich kann das gar nicht richtig lesen. Doch. Ace Ceremony. Oh, und dann adult content, a selection of the finest sexy animated films in the secret techniques to a wonderful sex life will be found here. Das ist die Beschreibung der Abteilung Adult Animation. Ne? Dann Adult Movie. You can watch the movie which can enjoy the world of an adult. Aber das ist das Komischste, weil die anderen sind alle relativ poetisch und das ist einfach nur so englisch, so total falsch und einfach nur so see the sexy, sexy movie. Adult ladies, those who can relate to the term MILF, this one is for you. See sexy women in the state of ecstasy. School girls. Want to see how girls act when they're with their boyfriend? This is the genre for you. Na schön, dass das so als Tipps ist. So, ja. So als würde ein Mensch, der zum ersten Mal Pornografie sieht und dann diese ganzen Genres so, was heißt das denn, Schoolgirls? Und ich so, wenn du wissen willst, wie Schulmädchen mit ihren Freunden irgendwas machen, dann ist das für dich. Ah, danke schön. Ich glaube, Idol ist am besten. Idol ist am besten, ja. Idol. Das sind so Sternchen, ne? Das sind die Pornstars. Pornstars. Heißt auf Japanisch. In Deutschland heißt das C-Promi. Only the chosen girls can star in their very own film. See the elite of elites hump their way to the top. Ja, und das war der kleine Ausflug nach Japan. Wir sind fertig damit. Ich sag nur, naughty, naughty girls. Die Pornobranche ist generell als sehr elitär verschrien. Ja. Ja. Nur die Chosen of the Chosen können sich bis zur Spitze humpen. Ja. Machen. Das sind die Nachrichten aus Japan. Aber du hast es sehr, sehr schön gemacht, Becker. Danke, ich habe geübt. Nochmal, also Becker ist Japanerin. Halt. Ich darf das. Ganz das ist Japaner. Nicht rassistisch, wenn wir das auf Englisch wollen. Gut, dass keiner sehen konnte, dass du dir die ganze Zeit beim Vorlesen so Schlitzaugen gehalten hast. Gut, dass du es jetzt auch nicht verraten hast. Aber du, ich finde, du kannst den falschen Schnurrbart und den dicken Strohhut abziehen. Danke. Das war noch von deiner Mexikaner-Verkleidung auch übrig. Oder? Zu der ich jeden Mittwoch gehe. Mittwoch ist Taco-Tag. Das habe ich gerade in einem anderen Podcast gehört. Ein Tipp von einem amerikanischen Spieleentwickler, der in Deutschland für eine Firma arbeitet, hat gesagt, sein einziger Tipp für Deutschland ist, don't try the Mexican food. Ja. Da habe ich gedacht, ich habe einmal ein Burrito hier gegessen, das hat scheiße geschmeckt. Ich habe nur aus der Tiefkühle gegessen. Und ich war auch mal in dem... Direkt aus der Tiefkühle. Einfach so. Roger. Ich dachte, das ist ein Eis. Hallo. So, okay. Ich war gerade aus Japan, da fand ich das normal. Bohnen aber hier gibt es ein Eis in der Tat, das heißt Taco. Aber es ist wie ein Domino-Eis, nur so gefaltet wie ein Taco. Das krass. Schmeckt sehr lecker. Es gibt davon Erdbeer und Karamell und Nuss. Ja. Und Taco, Tintenfisch. Stimmt, Taco habe ich auch schon mal gegessen. Tintenfisch-Eis? Sexy Eis. Ach stimmt, Taco ist japanisch für Tintenfisch. Ein Homonym. Selber Homonym. Und da sind wir schon beim Thema. Nein, eigentlich nicht. Wenn du Homonym bist, kann Jesus dir vielleicht helfen. Ja. Oh ja, Jesus got the hearts for Homonyms. Stimmt, genau. Unser Thema ist nämlich heute mal wieder Jesum. Eigentlich dachte ich irgendwie, dass wir nie so weit herabsinken würden, dass wir über Kreationismus reden müssen. Ja. Aber irgendwie hat Tim... Die Leute, die auf Twitter ihm folgen, Tim Schierbaum, hat vor einer Woche getwittert, ich bin so wütend. Ja, ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und habe den Fehler begangen und habe... Bist wieder auf wdr-schulfernsehen.de gegangen. Ich habe den SWR eingeschaltet, also Fernsehprogramm. Und SWR für alle die nicht hier unten wohnen, Südwestradio. Zum Beispiel Fernsehen. Leute, die in Querfurt wohnen. Zum Beispiel die. Und zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, da kam etwas über Dinosaurier. Okay, da bleibe ich auch immer hängen. Wenn irgendwo was über Dinos läuft, bleibe ich da und hängen. Die und wenn es nachts Doku, um drei ist. Also es ging erst um Dinosaurier, dann ging es um Evolution und irgendwann, also die nacheinander liefen immer Dokumentationen und irgendwann waren die beim Kreationismus angekommen. Ja, und so bin ich darauf gestoßen und dann war ich sehr, sehr wütend, als ich mir das angeschaut habe. Ich wollte doch nur Dinosaurier sehen. Ja. Genau, was hast du denn gesehen? Ich habe eine Dokumentation gesehen, darüber, dass der deutsche Staat Schulen, die in privater Trägerschaft Kreationismus im Biologieunterricht unterrichten, sehr, sehr großzügig fördert. Ja. Und das hat mich sehr wütend gemacht, weshalb ich das getwittert habe. Und jetzt ist es soweit, dass wir darüber reden. Krass. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Ich wusste das nicht. Also ich wusste es auch nicht, dass man so Privatschulen aufmachen kann, da mehr oder weniger unterrichten kann, was man will. Ja. Und kriegt dann aber die Privatschule fast komplett bezahlt. Wieder von fast 90%. Ja, das hat er nicht gesagt 70, aber auf jeden Fall war es ja unterm Strich billiger für den Staat, eine Privatschule zu finanzieren als eine richtige. Ja, halt aber 10% ist auch 10% weniger. Also egal wie wenig die dann bezahlen, ist natürlich ein Tick billiger. Aber die Bildungsministerin von NRW, die war auch grundsätzlich vermutlich, ob das knappen Budgets in NRW war ihr Standpunkt, dass es grundsätzlich gut ist, Vielfalt belebt die Gesellschaft, aber in dem Fall muss man sagen, vielleicht nicht. Ja, also da war ich ein bisschen Vielfalt enttäuscht bei dem, was sie da erzählt hat. Weil das war schon echt erschreckend. Also ich habe das auch nicht gewusst mit den Privatschulen. Und was ich mich halt zum Beispiel gefragt habe, ist, wie ist das mit Schulbüchern in Deutschland? Dürfen diese Privatschulen einfach sich... Also ich weiß, dass es ein Komitee gibt, dass die ganzen Schulbücher sich anschaut und dann sagt, okay oder nicht okay. Aber inwiefern dürfen diese Privatschulen einfach irgendwelche normalen Bücher und die Bibel und so als Grundlage für den Biologieunterricht benutzen? Das weiß ich nicht und ich habe es auch nicht so wirklich herausgefunden. Ist das wirklich gesetzlich kontrolliert, was Schulbuch ist und was nicht? Das ist die Frage und ich glaube nämlich, das kommt... Oder ist es praktisch so eine interne Kontrolle in den Verlagen, die sich dann mit den Schulministerien absprechen, ob das praktisch die Bücher, die sie herausgeben wollen, mit dem Lehrplan übereinstimmen? Ja, so viel recherchieren wir doch gar nicht in diesem Podcast. Ja, also wenn wir Hörer haben, die Lehrer sind, die können uns mal schreiben. Vor allem ist das doch immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Genau, das ist ja Länder. Das kommt noch hinzu. Ja, das wäre auch langweilig, das jetzt aufzudrösten. Ja. Und dann habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wie ist das mit Abitur? Also dürfen diese Schulen dann normales einfach Abitur rausgeben? Und wegen dem zentralen Abitur und so, ich habe mal geguckt, zentrales Abitur gibt es in 9 von 16 Bundesländern. Das ist auch schon mittlerweile ein bisschen mehr geworden. Also 9 ist relativ viel im Gegensatz zu vor 10 Jahren. Ja. Und zum Beispiel in Berlin ist es so, dass es das zwar gibt seit 2007, aber nicht in allen Fächern. Nämlich in Berlin zum Beispiel nur für Deutsch, Mathe, Englisch. Das heißt, dass sie halt im Bio, Und in Niedersachsen, da ging es ja viel in dieser Dokumentation darüber, da gibt es seit 2006, aber auch nicht für alle Fächer. Und ich habe jetzt auch nicht so wirklich herausfinden können, in welchen Fächern jetzt das Zentralabitur vorherrscht oder nicht, aber ich schätze mal in den Kernfächern einfach. Wenn jemand Schüler in Niedersachsen gerade ist, kann er uns ja Bescheid sagen, wie das ist und ob da die Schulen das selber machen, das Abitur oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie das läuft in den anderen Bundesländern. Ja, melden sich jetzt wieder ganz viele aus Querfurt oder was. Ja, das war das Thema. Ja, so das war's. Nee, also es war sehr interessant. In dieser Doku wird halt einfach, werden so ein paar von diesen Schulen gezeigt und auch ein paar Schüler, die eben auf diese Schulen gehen. Dann wird gezeigt, so eine Art Lehrerausbildung für solche Schulen, also von so einer Religionsgemeinschaft eben, die sich dann treffen und dann gegenseitig erzählen, wie man das... Wort und Wissen? Ja, genau. Das war irgendwie, ist das so ein Verein oder eine Firma oder ich weiß es gar nicht genau. Das ist ein Verein. Ah, ja. Das ist, glaube ich, einer der ersten und größten kreationistischen Vereinigungen in Deutschland. Der hat sich, glaube ich, irgendwann in den 70ern gegründet. Schon. Das war zu viel Fakten. Ich habe langweilig. Nichts stimmt hier, was wir in diesem Podcast sagen. Okay. Aber ich habe das. Nee, also wir werden auch einen Link zu den Dokus schicken, reintun beim Podcast. Könnt ihr euch also auch selber angucken, wenn ihr mal wütend werden wollt. Ja, aber es war dann doch interessant. Also die machen halt größtenteils schon normalen Unterricht. Also ich glaube, das ist nicht ganz so extrem meistens, wie man sich das jetzt so vorstellt von irgendwie so Homeschooled Kids in Amerika oder so. Aber an manchen Stellen doch. Also zum Beispiel im Biologieunterricht wurde ein Mädchen interviewt, was eben auf so einer Schule ging, wo das war. Und die hat dann auch gesagt, ja, also das wäre ja ganz Quatsch, wenn man sagt, die Erde ist Millionen von Jahre alt und sie würde eher realistischerweise an sowas wie 10.000 Jahre oder so glauben. Maximal, ja. Ja, also wir wissen natürlich, dass die Erde auch nicht Millionen von Jahre alt ist, sondern Milliarden. Da kann man sich schon mal vertun. 6.000 Max. Ja, ungefähr. 6.000 und Ich denke, das hat mich dann schon überrascht. Vor allem, was dann sehr interessant war, war, dass es anscheinend so Austausch manchmal gibt mit normalen Schulen, dass man irgendwelche Leistungskurse so zusammenlegt, wenn die Schulen eben in der Nähe sind und nicht genug Leute haben. Und dann hat eben ein anderes Mädchen hat erzählt, dass sie im Leistungskurs Biologie war und für den Leistungskurs Biologie mussten sie immer zu dieser kreationistischen Schule, wo die dann denen erzählt haben, dass sie von innen verschmutzt seien und dringend Jesus finden müssten. Mhm. Weil sie sehen zwar von außen sauber aus, aber innen drin seien sie ganz verschmutzt. Das haben die aber pädagogisch denen wenigstens beigebracht, weil die haben gezwungen, aus einer Tasse zu trinken. Also erst wollte keiner, dann hat einer daraus getrunken und dann haben die danach gesagt, ja, da waren Fäkalien drin. Die Tasse war dreckig. Kaffeesatz oder so. Ja, das war, ja, nee, halt das war nur übertrieben, überspitzt. Also das war auch, glaube ich, eins der extremeren Beispiele da. Also es wurden auch unterschiedliche Schulen gezeigt. Und eine war zum Beispiel eigentlich, das war eine konfessionelle Schule, aber es gibt ja immer eine unterschiedliche Art, das zu unterrichten. Man kann ja einmal das unterrichten, es gibt sozusagen das Wort, was in der Bibel steht und das und die Evolution und man kann sich und macht, denkt, was ihr wollt, oder man kann sagen, es gibt, was in der Bibel steht und es gibt auch die Evolution, aber das, was in der Bibel steht, stimmt. Ja. Und das ist natürlich ein großer Unterschied und eigentlich ist das ja auch viel skeptischer zu sagen, mach dir deine eigenen Gedanken und hinterfrage es und dann kommst du deiner eigenen Entscheidung, was du glaubst. Ja, aber der Standpunkt war ja, das gibt Fakten und die kann man unterschiedlich interpretieren. Mhm. Ja. Und das ist ja falsch. Ja, es gibt halt Fakten und es gibt Unsinn. Ja. Ja. Aber das ist ja das Problem bei Kreationismus allgemein, dass es einfach natürlich, dieses klar. Modell ist, dass ich finde es auch gut vom Grundlegenden, dass die sagen, die Evolution ist ja was vom Menschen gemacht wurde. Ja. Und dann wurde als Reaktion auf die Evolutionstheorie, also die Evolutionstheorie wurde vom Menschen gemacht und wurde dann vom Menschen gemacht, die Kreationismustheorie. Oder auch, die ist von Gott. Oder genau. Oder auch das Intelligent Design oder sowas. Und das ist ja eh gut, wenn man sich die Sachen anschaut, wie das dann ja immer in Amerika vor allen Dingen, weil da wurde Kreationismus verboten oder dieser Ansatz verboten in den Schulen, dann haben die es einfach umbenannt und sagen, ja, es gibt einen Designer. Ja. Aber wir sagen nicht, wer das ist. Das geht euch nichts an. Ja, und das ist ja einfach die Sache. Man kann ja schon da wissenschaftlich einfach bleiben. Das ist einfach, man denkt dann, man kommt halt, ich finde, man kommt leicht in dieses, wenn man das so hört, ja, das ist alles so kompliziert aufgebaut und man muss ja irgendwie auch sehen, wie konnte überhaupt diese ganze Evolution vonstatten gehen? Was hat das, es wäre eigentlich Sinn, ist doch viel glaubwürdiger, wenn das jemand von vornherein so gelegt hat, irgendwie irgendeine Macht oder ein Außerirdischer und hat das Design und hat das dann einfach sich entfalten lassen und das ist halt die Evolution. Ja. Das klingt ja schon sinnvoll irgendwie. Ja, aber nur wenn man sich nicht halt wirklich auskennt. Man kann es auch nicht nachforschen. Nee, eben umgekehrt. Ist es dann sich darüber den Kopf zu zerbrechen und lieber zu gucken, was man erstmal anhand der Fakten sehen kann. Außerdem haben die mal einen Nacktmull gesehen? Nee, ich glaube halt, das Problem ist, dass es umgekehrt ist. Die kennen halt nur so Bruchteile von so aus der Biologie und Bruchteile aus der Chemie und dann denken sie sich den Rest dazu. Und zum Beispiel immer dieses Argument von wegen, das Auge ist so komplex und so perfekt, das kann ja gar nicht, unser Auge ist überhaupt nicht perfekt, es hat einen blinden Fleck, erstens. Ja. Zweitens kann man anhand von verschiedenen Tierarten, die halt sich evolutionär entwickelt haben, einfach genau sehen, wie aus so einem lichtempfindlichen Dingens irgendwann so ein Auge geworden ist. Und unser Auge ist bei weitem nicht das Perfekte. Habt ihr mal ein Tintenfischauge gesehen? Das kann 100-mal besser sehen als unseres. Entweder liebt Gott Tintenfische und die sind die wirklichen Herrscher der Welt. Oder scheiße, ja. Also, so funktioniert das halt leider nicht. So muss man das einfach sagen. Ja. Entweder Tintenfische oder scheiße. Was ich aber dann auch interessant fand, war, dass, also wenn man sich halt so das von so amerikanischen Sachen anschaut, die sind dann ja immer ziemlich resolut und sagen wir so, ja, also so wie es in der Bibel ist, das ist so und alle anderen sind böse und Antichristen und alles Mögliche. Und da war es interessanter, dass die dann so gesagt haben, ja, wir versuchen den Schülern beide Möglichkeiten zu präsentieren und es gibt eine Möglichkeit, also das, was so die Wissenschaft lehrt und die ist sehr gut belegt und es gibt noch eine andere, die ist, das muss ich zugeben, nicht so gut belegt. Das war dieser eine Lehrer, gesagt. Ja, hat das er so, weil der falsch Wörter wieder gesagt hat, ja, das ist eigentlich Quatsch, aber wir bringen das trotzdem bei. Und ja, das fand ich dann doch noch gut zu wissen, dass anscheinend die sich trotzdem nicht trauen, zumindest wenn es Fernsehen da ist, das so vollumfänglich darzustellen. Es waren aber auch immer, ich weiß gar nicht genau, es war ein bisschen unübersichtlich, das fand ich bei der Doku nicht so gut. Na gut, die war auch nur eine halbe Stunde. Was für Leute da jetzt immer genau sprechen, weil das immer nur recht kurz gezeigt wurde und nicht so wirklich die vorgestellt wurden, weil es waren zum Teil halt gemäßigtigere Leute, dann waren es wieder extremere Leute, dann war das halt so insulare Beispiele, weil an sich ist ja die ganze Lobby für den Kreationismus gar nicht so groß. Ja. Also wie in Amerika zum Teil, aber es gibt trotzdem erstaunlich, ich habe glaube ich 20 oder 30% der Leute in Deutschland glauben nicht an die Evolutionstheorie oder so, habe ich bei Wikipedia vorhin gelesen. Also ist auf jeden Fall weniger als in den USA, da ist ja die Zahl so ungefähr bei 60% oder 70%. Und was auch gut war, dass ich habe dann auch noch gelesen, ich weiß nicht genau, das habe ich auch nicht verfolgt, aber in der Schweiz war die Zahl irgendwie noch höher, irgendwie, ich glaube so um die 70% oder sowas, dass es dann irgendwann sagte, okay, ja, nee, dann führen wir doch lieber, weil wir die Schweiz sind, jetzt neue Schulbücher ein, wo dann die Kreationismus-Theorie gelehrt wird und dann haben sich die Leute doch wieder dagegen gewehrt. Jetzt ist das doch Danke, liebe Schweizer, dass ihr manchmal nicht neutral bleibt, wenn es drauf ankommt. Das ist immer so, ja, nee, ach, ich glaube, der Großteil unseres Volkes denkt jetzt doch nicht. Dann machen wir es halt nicht. Ich finde, das sollte man einfach in allen Fächern machen, oder? So, dass man so eine wissenschaftliche Theorie lehrt und dann auch Quatsch und den Schülern die Wahl lässt. Das ist also halt das Problem, dass es gerade, wir haben ja Religionsunterricht in Deutschland, da gibt es ja keinen Religionsunterricht. Ja. Da ist es ja auch gut getrennt, Religionsunterricht und also das Kirche und Bildung und so, dass das halt nicht erlaubt ist. Deswegen wurde es ja auch immer verboten und dann muss es halt wieder unter einem anderen Namen eingeführt werden. Ja. Ja. Da gab es ja diesen einen Gerichtsfall in den USA, Dover? Keine Ahnung. Jedenfalls haben da 11 Eltern gegen eine Schule geklagt und haben dann Recht bekommen vor Gericht, dass Intelligent Design ist einfach nur Kreationismus in Verkleidung mit fancy Anzug und so. Das klingt halt cooler. Aber es ist halt nicht intelligent. Das ist ja das Problem. Not so intelligent das ist, Design. Genau. Es gibt tatsächlich ein Video auf YouTube, das heißt Not So Intelligent Design. Echt? Das ist von Professor MTH, wenn euch das was sagt. Das ist nee. Ich habe keine Ahnung. Ich lese das nicht mehr, dieses Internet. Ich weiß nicht, ob ihr euch so auf YouTube auf dieser ganzen Atheisten versus Theisten-Debatte und sowas auskennt, aber ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren war das mal richtig total präsent und so, und da gab es halt total viele Leute, die da echt viele, viele interessante Videos so gepostet haben, sowohl Kreationisten als halt auch richtige Physiker und Biologen und so. Und da gibt es eine Serie, die heißt Why Do People Laugh at Creationists? Und das ist von einem gewissen Thunderfoot und der ist klingt halt auch wissenschaftlich. Ja, der ist halt Physiker. Und okay, der ist ein bisschen, ich finde ihn extrem unsympathisch und er redet seltsam, aber das sind wirklich interessante Videos. Also, wenn ihr euch die Serie mal angucken wollt, das ist sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Und beleidigend. Nee, nicht unbedingt beleidigend, finde ich. Also, er zählt halt Fakten auf. Manche Leute beleidigen sich ja auch schon selbst. Ja. Das können die. Viele können das sehr gut. Ja. Da muss man nichts mehr zu tun. Ja, was ich dann noch eigentlich bei dieser ganzen Doku am traurigsten fand, war halt, wenn sie gezeigt haben, die Kinder, die dann in irgendwelchen von diesen Baptistenfamilien leben und die dann, wenn sie in die Schule kommen, dann sind die halt so vorbereitet worden, dass wenn die jetzt zum Beispiel in Biologie einen Test schreiben über Sexualkunde, dann drehen die das Blatt um und gehen wieder raus. Ja. Oder hören halt gar nicht zu und so Sachen. Also denen wird da wirklich ihre Bildung kaputt gemacht dadurch, dass die Eltern eben so ein komisches Hobby haben. Ja, und es war auch wirklich halt, also man hat das auch gesehen, wie in was für Zuständen die leben. Die haben mal eine interviewt da und die hatte nur so Weintrauben zum Essen. Die musste war so im Garten und musste sich da, glaube ich, so selbst versorgen. Und die hatten nur Weintrauben. Also wir haben auch hier Weintrauben, Gummibären von Cocon, Gummy Grape, das schmeckt gut, aber das ist halt auch was, so wirklich Nahrung, die schon mal aus dem Supermarkt kommt und nicht jetzt irgendwie aus dem Garten. Ich sag nicht, dass es schlecht ist zu gärtnern, aber man muss seinen Kindern auch richtiges Essen bieten, glaube ich. Ja, dann Playstation und so. Ja, nicht nur draußen. Nicht nur draußen. Vor allem muss man ihnen Satan geben in ihrem Leben, damit sie glücklich sein können. Hey, du Gott. Ja, aber dieser Kreationismusunterricht im Biologieunterricht war ja auch ging auch oft einher mit mit diesem merkwürdigen Sexualkundeunterricht, ja, wenn man ja so will. Ich habe da ein Zitat rausgeschrieben. Ja. Sexualität ist von Gott nicht für mich gegeben, sondern in Hinsicht aufs andere Geschlecht. Ja. Was zum Beispiel auch wieder so ein Thema ist mit Homosexualität. Genau. Das wird halt von vornherein ausgeschlossen. Genau. Und man lebt nicht nur für sich selber, sondern halt dafür, dass man irgendwann mit seinem Partner zusammen sein kann. Und seine Geschlechtsorgane sind nicht für sich selber, ja, sondern für den anderen. Es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ja. Ach ja. Von Gott gemacht. So war das. Also mehr Kommentare habe ich eigentlich nicht mehr zu dieser Doku. Ich war überrascht, dass es das halt in Deutschland auch so gibt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir da heute nochmal so drüber reden. Weil eigentlich, denke ich, ist das Thema Kreationismus und sowas relativ abgegrast. Aber ich würde sagen, dass unsere Hörer sich das auch mal anschauen können, diese Doku, weil das fand ich doch recht interessant. Ja, ich wusste einfach nicht, dass es das als Nischen Gruppe irgendwo gibt in Deutschland, war mir schon bewusst, aber ja, ja. Ich wusste nicht, dass man eine hohe staatliche Förderung bekommt für eine Schule, an der man unterrichten kann. Ja, was man ja, wo anscheinend auch dann das sah ein bisschen so aus, dass halt die Regierung da ein bisschen zu faul sind, einfach sich so richtig mit zu beschäftigen. Sondern ja. wir wollen das jetzt ja auch nicht verhindern, dass neue Schulen gegründet werden, sondern wir wollen es ja eher begünstigen und wir beraten die dann ja auch. Ja, die eine Schule, die sie gezeigt haben, die war wirklich schön und groß. War echt cool, und ja. Die beten halt irgendwie einmal am Tag und dann war es das. Bei der war das, glaube ich, so, dass sie so nur einmal in der Woche das gemacht haben. Ja, aber das ist ja was anderes. Das war auch eine andere Schule. Also es war halt eine sehr gemäßigte, konfessionelle Schule. Das ist ja halt was anderes. Das ist wieder was anderes, wenn das wirklich klar getrennt ist. Wenn das dieses Beten getrennt ist vom Unterrichtsinhalt in den zentralen Fächern, dann meinetwegen, kann jeder tun und lassen, was er will. Aber ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia geguckt, es sind nur 11,9% aller Schulen in Deutschland überhaupt freie Schulen. Mhm. Die Tendenz ist aber steigend, also nicht nur wegen diesen konfessionellen Schulen, sondern vor allem auch wegen einfach wohnortnahen Schulen, die es immer weniger gibt. Und dann machen sich halt zum Beispiel Kommunen zusammen und gründen dann einfach eine wohnungsnahe Schule, was sinnvoll ist in meinen Augen. Dann gibt es nur 8% aller Schüler überhaupt in Deutschland sind in privaten Schulen. Und die meisten interessanterweise in Bayern. Ja, aber und da hängen ja sowieso schon die Kreuze in den Schulen. Ja, Kruzifixe. Auch ganz mit normal. Einem nackten Mann dran. Das ist der Unterschied, ne? Zwischen Kreuz und Kruzifix. Ist ja wie in der Gay-Bar. Ja. Ja. Ja. Das war dazu. Und dann habe ich, passend dazu, noch eine zweite Doku gefunden. Nämlich diesmal war es über Amerika, über Schulbücher, die da an Schulen rausgegeben werden. Das sind auch so eine Art Privatschulen. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie das System funktioniert. Anscheinend kann man halt eine Privatschule aufmachen. Und in manchen Staaten haben die halt so Lobbyarbeit gemacht, dass man dafür ganz viel so Tax Credit, was weiß ich, Tax Breaks bekommt, wenn man dahin spendet. Und dann gibt es halt so Organisationen, die da eben relativ viel spenden. Und es gibt anscheinend auch so Gutscheine, die man kriegen kann, um sein Kind praktisch auf so eine Privatschule zu schicken. Und so finanzieren die sich irgendwie. Mhm. Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Das müssen ja sich die Leute, die so es interessiert, selber angucken. Okay. Ja, aber sehr interessant. Das ganze Amerika. Fand ich die Schulbücher, die benutzt werden, was da drin steht, weil das waren eben so protestantische, evangelikale Christenschulen. Und eine der Bücherfirmen hieß A. Becker Books. Ja, das habe ich auch. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Meine Verteidigung ist Doppel-C. Okay. Und nicht K. Also es hieß A. Becker Books. Und die machen so interessante Dinge wie... habe ich ein paar Zitate rausgeschrieben. A. Becker Books provide attractive, legible, workable, traditional mathematics texts that are not burdened with modern theories such as set theory. Also sie bringen nicht Mengenlehre bei, weil das unchristlich ist. Und um nochmal zu wissen, wie modern Mengenlehre ist, das ist so Ende des 19. Jahrhunderts, hat man Mengenlehre entwickelt. Wow. Aber fortschrittlich. Ich wäre auch gerne auf so eine Schule gegangen. Ohne Menschen. Scheiß nicht lernen, wo ich nicht wieder eine 5 nach Hause bringen muss und dann rote Finger. Tja, so ist das. Und was die ansonsten noch beibringen ist, Becker Book Science Texts teach that modern science is the product of Western man's return to the scriptures after the Protestant Reformation, leading to his desire to understand and subdue the earth. Die machen auch ganz viel so Katholiken-Bashing und so. Ja, total viel. Das ist immer lustig, weil für amerikanische Protestanten sind Katholiken keine Christen, sondern so Satans-Anbeter. Ja. Das ist immer so verrückt. Ich meine, wenn man sich den Papst anguckt, ihr könnt es schon glauben, ne? Mit all dem Pomp und all den Ja. Sachen. Am schlimmsten sind diese Sekten, halt so Mormonen und Adventisten und genau. Zeugen Jehovas. Das kam das auch noch. Aber was dann interessant ist, dass es in diesen Schulbüchern, man hat halt zum Beispiel ein Biobuch und so ein Erdkundebuch und sowas, und da stehen dann zum Beispiel im Erdkundebuch so Sachen drin wie, wenn es geht um Global Warming, God has provided certain checks and balances in creation to prevent many of the global upsets that have been predicted by environmentalists. Die sind übrigens auch immer Socialists gleichzeitig. Ja. Und dann hat er das schöne Gedicht, Roses are red, violets are blue, they both grow better with more CO2. Das war in dem Schulbuch. Ja. Ja, das ist auch sehr extrem dort gewesen, dass alle Leute, also immer wenn man nicht im Sinne des Erfinders dort ist, ja, des Becker Verlags, dann ist man gleich ein Kommunist oder ein Anarchist. Oder. Das fand ich auch gut, dass in Afrika die ganzen christlichen Schulen geschlossen werden von Kommunisten. Ja, das afrikanische, muslimische Kommunisten. Texten, ja. Ich fand's, aber hast du das noch mit dem Sklave, der Sklaverei? Ja, oh das Gott, hab ja, das habe ich mir auch rausgeschrieben. Das fand ich ja unglaublich. In Afrika hat es aber auch, muss man sagen, es hat relativ viele Wüsten, ne? Also wenig Pflanzen. Das liegt vermutlich am geringen CO2-Gehalt in Afrika. Du bist so schlau, Tim. Mhm. Für die wäre das gut, wenn es die Welt ein bisschen mehr warm würde. Ja, ja, dann wachsen mehr Pflanzen. Mhm. So funktioniert das, ja. Nee, da war nur gerade was Lustiges im Chat. What? Ja, was schreiben die Leute so im Chat? Es ist ein anderer Chat. Ah, okay. Ja, und ansonsten habe ich noch interessante Sachen zum Thema Politik, was da so drin steht. Also das ist jetzt politische Geschichte, also das ist völlig objektiv, muss man schon sagen, zum Beispiel über Gewerkschaften. Unions have always been plagued by socialists and anarchists who use laborers to destroy the free enterprise system that hardworking Americans have created. Ja. Ja. Hardworking Americans. Ja. Working on the dream. Richtig. So gezeichnet, Ayn Rand. Und über Bill Clinton haben sie geschrieben, in reality, the economy was strong and healthy, but the liberal media helped Clinton and Perot create a climate of economic crisis. Und als er dann gewählt wurde, as socialism seemed to be weakening its grip on Eastern Europe and the former Soviet Union, it strengthened its grasp on the American people when Democrat Bill Clinton won the election. Das ist echt Socialist. Gut, das eigene Volk so zu, oder die eigenen Kinder so zu erziehen, dass die so, das ist ja wirklich so, also wie das so Theorien, halt, wie so der Artikel aus der Bildzeitung, ja, die man denen so beibringt. Also ist ja, und das sind halt wirklich so Schulbücher, also wenn man sich das halt anschaut, genau, sieht halt aus wie so ein normales Schulbuch, das jetzt in so einem und steht sowas da drin. In so einer komischen Kampfschrift oder so einem Magazin stehen würde, wäre das ja was anderes, aber es sind Schulbücher, das ist echt übel. Was ich total irgendwie das Gefühl bekommen habe, ist, dass das so wild, so Wasp-mäßig alles irgendwie abgeht da. Also dieses, zum das Beispiel, dass die Sklaven einfach irgendwann festgestellt haben, dass Befreiung von Satan und Sünde ist viel besser als zum Beispiel jetzt die Befreiung von Sklaverei. Deswegen haben sie deswegen haben die auch durch Gott die Stärke erhalten irgendwie, weil sie irgendwann Christen waren und dann auch diese tolle Musik gemacht haben. Ja, genau. Und auch, dass die Indianer durch den Trail of Tears zu Gott geführt wurden und dass die Weißen den Indianern, den Native Americans quasi geholfen haben, zu Gott zu finden, indem sie einfach massenweise abgeschlachtet haben. Ist das nicht wundervoll? Ja. Ja, ist der das war das Übelste an der ganzen War wirklich Text. Das Komischste, ja. Das war echt weird. Und auch das mit dem KKK, was sie zu denen gesagt haben, da ist mir fast das Gehirn explodiert. Das war so, ja, die waren zwar rassistisch, aber oft waren die auch gut, weil die waren gegen Bad Morals oder sowas. Also so, wenn man so unzüchtige Filme verbreitet hat im Kino oder sowas. Und deswegen sieht man ja auch, dass es dann das geht ja dann sozusagen, diese Schiene von denen geht ja in Amerika dann auch zu dieser religiösen Rechten, die sie da haben, sozusagen nahtlos über, weil das einfach sich so schön deckt. Und ich finde es auch gut, dass die immer sagen, die Sozialisten und die wirtschaftlichen Interessen haben das und das gemacht. Und dann sagen die immer selber, dass keine Erderwärmung existiert, weil das ist doch eigentlich das, womit man am meisten Geld machen kann, wenn man davon ausgeht, dass einfach keine Erderwärmung existiert. Ja, wenn man und nicht aufpassen die Erde muss. Ja. Ausschlachten kann, wie man möchte. Vor allem, weil Gott ja eh dafür sorgt, dass das alles wieder in Balance kommt. Ja, genau. Da muss man keine Rücksicht auf seine Umgebung geben. Das ist ganz toll für die. Das ist so absurd. Und für die Hörer, die sich nicht so auskennen mit amerikanischer Politik, so in Amerika ist man Socialist, sobald man so Sachen sagt wie, man sollte vielleicht arme Leute nicht verhungern lassen oder sowas. Und jeder sollte das Recht auf eine Krankenhausbehandlung haben. Ja, das ist schon sehr sehr kontrovers, sowas in Amerika zu sagen. Und er ist mal gleich ein Kommunistenschwein. Ja. Also alle Länder in Europa wären dann sozialistische Länder. Mhm. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, ich meine, ansonsten kam da eben noch in der Doku einiges über, wie das da politisch ist, aber das habe ich weder verstanden, noch hat mich das so sehr interessiert. Aber wie gesagt, wir tun Links zu den beiden Dokus rein, dann könnt ihr euch das selber angucken. Ja, das war ja und auch so euch wundern. Doku, oder? Die war nicht im Fernsehen, das waren so... Nee, also wenn das im Fernsehen war, dann war das sehr schlecht geschnitten. Da waren nämlich manchmal zum Beispiel die Titel, die sie geschrieben haben, waren noch rot unterkringelt von Word. Aber es war schon okay. Ja, was da ein bisschen gefehlt hatte, war, dass sie überhaupt nicht gesagt haben, aus welchen Büchern das immer kommt. Die haben immer nur gezeigt, das ist in Büchern. Das ging auch ziemlich schnell, aber es war einfach gut, um so ein bisschen aus einem A. Becker Book. Und da gab es noch dieses JBU. Ja, irgendwie ist irgendwas. JBU, irgendwas. Halt noch irgendwas anderes. Genau, aber es gab halt diese zwei Verlage, aus denen sie immer zitiert haben. Aber ja. Ja. War schon interessant. Und lustig. Ja. Aber den Rest könnt ihr euch selber angucken. Jawohl. Und jetzt? Was gibt's jetzt? Haben wir noch mehr? Ich habe noch einen Kreationismus. Habt ihr noch was anderes zu Kreationismus? Nein, ja, ich nicht. Nee, aber wenn du deins machst, dann sage ich auch noch was dazu. Okay. Weil ich mach einfach. Wenigstens ja noch das wichtigste Thema machen. Also Kreationismus, das sagt ja, die Erde ist maximal so, das ist ja gerade diese Young Age oder irgendwie. Ich weiß wieder, ich habe keine Ahnung, wie der ganze Kann ich was dazu sagen? Nein. Ich habe es mir nämlich genau aufgeschrieben. Ja, okay, dann kannst du es sagen. Hihi. Es gibt verschiedene Arten von Kreationismus und zum Beispiel gibt es auch ganz lustigerweise, das wusste ich gar nicht, die flache Erde-Kreationismus. Das sagt auch, dass die Erde 6.000 bis 10.000 Jahre alt ist und dass die Bibel die Erklärung gibt für entstehende Arten. Und es gibt tatsächlich heute noch Leute, die glauben, die Erde ist flach. Ja, das will ich dazu nicht sagen. Dann gibt es diese junge Erde-Kreationisten, die sagen auch, dass die Bibel wörtlich zu nehmen ist und dass die Erde maximal 6.000 Jahre alt ist. Und dann gibt es die alte Erde, Intelligent Design-Kreationisten und die Bibel wird da einigermaßen großzügig ausgelegt, bis auf natürlich, wenn es um Jesus geht und eine Rippenfrau und sprechende Schlange und so. Und da gehört zum Beispiel Wort und Wissen dazu. Das ist in dem einen Film, kommt das ja auch vor. Und dann gibt es diesen Kompromiss, der nennt sich theistische Evolution. Und das ist das, was zum Beispiel die deutschen Protestanten und die katholische Kirche vertritt. Und das ist so, dass Gott die Evolution gemacht hat. Also Gott ist der das alles ausgelöst hat. Aber so wie es dokumentiert ist wissenschaftlich, so ist es auch abgelaufen. Ja. Das ist die beste Variante. Das ist so vollkommen konsequenzlos. Ja. Es ist so, wie als würde ich sagen, ja, das alles, was in Physik ist, ist schon richtig, aber das funktioniert nur, weil Gott das immer macht. Ja. Kann sein, aber egal. Ja, man kann es halt überhaupt nicht überprüfen, sowas. Das, ja, und es macht auch keinen Unterschied. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Das macht ja keinen Unterschied vor allen Dingen für die Art, wie man dann was lernt, sozusagen. Ja. Dann sagt man, okay, jetzt erforschen wir halt die gotterstellten Gesetze der Physik und versuchen dann mehr rauszufinden. Dann kann man das ja mit dem anderen auch alles gut vereinbaren, aber. Das Problem ist halt, das ist dann wirklich nur ein Glaubensmodell, was man dahinter stellt. Und dann ist es einfach ganz normaler Glaube. Dann braucht man da auch nicht irgendwie sagen, ich bin aber theistischer Kreationist und kein normaler Evolutionstheoretiker. Naja, aber ich habe auf jeden Fall mir die Frage gestellt, wenn die meisten ja denken, dass die Erde nur 6.000 bis 10.000 Jahre alt ist, dann ist ja das Wichtigste eigentlich für uns, wie die Dinosaurier damit in Verbindung bringen oder wie man das damit vereinbaren kann. Ja. Und deswegen habe ich einen Artikel gefunden bei about.com. über mit so Sachen, was Kreationisten glauben. Und dann war immer irgendwie mal Pro und Con und das habe ich nicht so richtig verstanden, also warum das genau Pro und Con sein sollte, aber ich stelle das einfach mal vor. Und da waren halt zum Beispiel, also erstmal Sachen, was die Kreationisten glauben. Zum Beispiel, dass die Dinos tausende Jahre alt sind, aber die sind nicht Millionen Jahre alt. So wird das dann gemacht. Und dann sagt man, die Dinos wurden einfach, wie alles andere auch, aus dem Nichts von Gott erschaffen. Und dagegen spricht dann halt allerdings von der Wissenschaft, dass man anhand mit ganz vielen wissenschaftlichen Methoden, die auch bewiesen sind, beweisen kann, dass die Dinofossilien 65 bis 230 Millionen Jahre halt alt sind. Und auch, man kann sogar das Erdalter selbst dann an dieser Hand davon bestimmen und sehen halt, dass die Erde aus diesem Schutt entstanden ist, der mal irgendwann um die Sonne gekreist ist und dann irgendwann so patsch, patsch, backe, backe, Kuchen. Genau, zusammengepatscht wurde. Das ist von Gott. Von Nein, ich glaube, das war eher so ein großer von Stephen Hawking und Richard Dawkins. Also ich persönlich glaube, das war halt so ein großer Steinbuddha, ja, der so kam und hat das zusammengepackt und dann später kam Asura. Ah, so schön. Das macht Sinn. Ja. Und dann, das nächste ist auch, dass das halt ziemlich viel mit der Sinnflut kommt da auch vor, dass sie sagen, ja, dass alle Dinos in die Arche Noah gepasst haben. Und dann sagen die, dass alle Dinos, so Brachiosaurus, T-Rex, Pteranodon oder was man da jetzt hat, die ganzen fliegenden Viecher, haben in die Arche in Zweierpärchen reingepasst, weil die Noah ja alle Tiere mitgenommen hat. Aber dann tränken die so ein, ja, vielleicht haben die auch nur Eier oder so kleine Baby-Dinos mitgenommen. Und das wäre ja eigentlich auch cool. Also ich meine, wenn das wirklich so wäre, dann würde ja auch was über Dinosaurier wahrscheinlich in der Bibel stehen. Und ich glaube, dann würde die Bibel automatisch so ein cooles Buch sein, wenn es immer so ist, ja, früher. Da stehen noch so viele Dinosaurier drin. Hat der T-Rex Jericho belagert. Aber steht doch immer drin, Drachen, das sind noch bestimmt Dinosaurier. Ja, genau, das sagen die halt immer. Das wird dann auch immer so ausgelegt. Und Leviathan. Dass immer ein Drache in der Bibel steht, dann waren das eigentlich Dinosaurier. Aber dagegen spricht dann wiederum auch, dass Mensch und Dinos ja jemals gleichzeitig gelebt haben. Dass zum Beispiel keine Höhenzeichnung. Es gibt welche von Mammuts, aber warum malt man da nicht das coolere Tier, so Triceratops, wenn man das auch hat? Ja, Hagen hatte ja auch mal, der hat ja mal gearbeitet in einem bei der Caritas und hat da auch ein Dinosaurier-related Erlebnis gehabt mit den Leuten, die da gearbeitet haben. Die waren nämlich echte Christen und er nicht so. Und, ein falscher Christ. Genau, ein falscher Hase. Und dann haben die eben gesagt, ja, das sei schon so richtig mit den Heiligen, was die alles gemacht hätten. Und dann hat Hagen gesagt, sein Lieblingsheiliger ist der heilige Georg, weil der hat so gut die Drachen getötet, dass es heute keine mehr gibt. Und dann waren die beleidigt. Und ich weiß nicht, wieso. Das ist aber schön. Ja. Awesome. Ja, aber auch noch gegen diese Arche-Sache spricht halt auch noch, dass die Arche nach Bibelbelegen halt 140 Meter lang, 19 Meter 20 breit und 25 Meter 40 hoch war. Und wenn man dann schon halt Mammuts und Giraffen und so da drin hat, dann waren nicht auch noch alle Dinos da reinpacken. Ja. Da sind ja auch so schon über 100 Arten irgendwie entdeckt worden. Ja, hast du nicht zugehört. Die haben nur die Eier mitgenommen. Ja, selbst die Eier. Das war nicht so hoch wie ein Haus. Ja, aber ich glaube nicht, dass, das mit den Eiern habe ich mir selber auch noch, das habe ich mir für die ausgedacht. Haben die Kreationisten stand in dem Artikel immer gesagt, die Babys. Weißt du, wie wenig 114 Meter sind? 114 aber ich finde es geil, dass wie viel ist das in Fußballplätzen? Ich finde es vor allem gut, dass das Ding 140 Meter lang ist, 19 Meter breit, aber 25 Meter hoch. Das ist nicht irgendwie so, dass das immer... Stimmt. Das sieht ganz komisch aus. Tja. Und dann wird gesagt, die Dinosaurier sind nicht gestorben durch den Meteoriten und die Seuche und alles Mögliche, was da zusammen da fällt. Alle Vulkane der Erde brechen auf einmal aus. Was halt alles passiert ist. Supravulkan. Wahrscheinlich. Der Yellowstone-Vulkan. Nein, die sind nicht dadurch gestorben, sondern natürlich durch die Sintflut. Ja. Okay. Aber ich dachte, die sind mitgekommen. Nein, ja, aber nur zwei. Die sind danach dann alle gestorben wahrscheinlich. Das sind die Einzigen, die dann nicht überlebt haben. Aber die anderen wurden alle durch die Sintflut dann ausgerottet. Und das sagt man dann immer so, dass damit auch diese Fundstellen in den unterschiedlichen Schichten irgendwie und diese... Weil die schweren Dinos dann runterfallen. Oder ja, dass die sagen dann irgendwie, ja, dass dadurch ist das auch begründet, dass sie halt so anders gefunden wurden. Aber das ergibt halt auch... Das macht ist überhaupt halt keinen Sinn. Auch sehr dünne Mais. Wenn überhaupt auch. Aber zum Glück, also ich kann euch beruhigen, Kreationisten hassen aber keine Dinosaurier. Die finden Dinos cool, weil die sagen auch, eigentlich wahrscheinlich sind auch noch irgendwo Dinos am Leben und die fänden das cool, wenn das so wäre, weil wenn jetzt irgendwo ein Spinosaurus gefunden wird, dann wäre das für die Koreanisten wäre das total der Win. Das wäre für jeden Menschen ein Win. Nicht nur für die Koreanisten, sondern auch für uns. Ja, ja, total. Weil dieser Fund würde die Evolutionstheorie in ihren Augen widerlegen. Aber wenn man das nicht versteht, das ist ja dann schon. Ja, genau, weil das ergibt ja keinen Sinn, weil die Evolutionstheorie lässt ja auch, dass die Entwicklung von so isolierten Arten. Von isolierten Populationen, ja genau, ja. Das ist ja andauernd so. Ja. Das ist ja ziemlich inne. Man könnte dann auch anhand der Dino-DNA das ganze Alter der DNA bestimmen und sowas. Also man könnte, könnten damit nicht die Evolutionstheorie aber widerlegen. Aber DNA ist ja eine Lüge. Die wurde in Tübingen entdeckt. Das ist auch eine Lüge. Moment, die wurde in Tübingen entdeckt. Wahrscheinlich ist es eine Lüge. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Nein. Steht nicht am Schloss zu Hohen Tübingen. Hier wurde die DNA entdeckt. Naja, fast. Hier wurde die DNA entdeckt, aber nur in Tübingen weiß man das. Ja. Hier wurde ja auch der Computer erfunden. Das weiß man auch nur in Tübingen. Ja, hier wurden, glaube ich, Nukleine als Baustein entdeckt. Ja. Ja. Irgendwie sowas, ja. Weil die Helixstruktur hat man hier nicht entdeckt und so Sachen. Also genau. Auf jeden Fall kann man, da sieht man mal ungefähr, wie so kreationistische und koreanistische auch Erklärungsversuche, auch vielleicht so, wenn man voll gelabert wird von jemandem in einer Bar, so im Clubhaus, im Clubi abends, wenn man schon ein paar Bier getrunken hat und eigentlich nur tanzen möchte und immer wieder jemand gegen Lichtschalter kommt und dann wieder alle, oh, und dann wird wieder Licht ausgemacht, das wird weitergedanzt. Wenn dir dann ein Christ erzählt, warum er an Kreationismus glaubt, dann sagst du, habe ich noch nie so gesehen. Aber wenn man dann morgens aufwacht mit Kopfschmerzen, dann denkst du, was hat er mir eigentlich gestern für einen Scheiß erzählt? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ja. Ich möchte noch gerne was dazu sagen zu den Kreationisten in Tübingen. Ja, ich weiß, wir haben keine Hörer hier in Tübingen, aber es gibt diese Verrückten, okay, ich will nicht abfällig sein, es gibt diese Leute, die auf einer Leiter stehen auf dem Tübinger Holzmarkt. Ja. Und die erzählen immer, wie sie Jesus in ihrem Leben gefunden haben. Und eine Freundin von mir Zeit hinterm Sofa. Und eine Freundin von mir hat sich mal mit denen auf ein Gespräch eingelassen und dann sie ist halt Medizinerin. Studierende noch. Und dann wurde sie angeschrien von ihm, als sie gesagt hat, man kann die Evolution anhand der DNA nachweisen. Dann hat er sie angeschrien mit, das ist eine Lüge, du kommst in die Hölle. Gute Argumente. Ah, das wäre schön. Und ich wusste nicht, dass das Kreationisten sind. Anscheinend sind das auch Kreationisten. Ich finde gut, wie alle wissenschaftlichen Argumente einfach so in den Wind hauen, wenn man sagt, ja, wir haben so C14-Methoden, damit können wir das Alter ziemlich genau bestimmen. Und sagen, ja, aber ihr habt vielleicht die Halbwertszeit ganz falsch berechnet. Ja, oder dann kommen so Sachen wie, es kann aber sein, dass sich die Zerfallsrate von Atomkernen ändert mit der Zeit. So, ja, wenn das so wäre, das wäre sehr komisch, aber... Ja. Das ist alles komisch. Ich glaube auch, vielleicht haben wir auch, dass wir heute dieses Thema angegangen sind, liegt vielleicht auch an der Inception, die diese Leute betrieben haben, die immer diese gelben Flyer vor zwei Wochen verteilt haben. Es war eine Vortragsreihe in Tübingen für 3 Tage, ich glaube letzte Woche. Es war eine Belagerung von Jesus-Fans. Bekannte Wissenschaftler und wie vereinbaren sie ihren Glauben mit ihrer Forschung. Und ist ja okay, aber das Problem war, dass die wirklich 2 Wochen, ich glaube eine Woche, aber dafür jeden Tag ihre dummen Flyer verteilt haben. Und dann mit den Wörtern Stadt. Kann ich ein Vortrag. Und zwar nicht nur an einer Stelle, wenn man halt hier die Straße in Tübingen von der Mensa zu den einzelnen Unigebäuden langgegangen ist, kann man halt an 5 solchen Leuten vorbei und irgendwie, ich weiß, dass Flyer verteilen nicht der geilste Job ist, aber irgendwie an einem Tag musste ich doch ein bisschen Arschloch sein und sagen, nein, ich möchte keinen von diesen Flyern. Warum steht ihr hier jeden Tag? Das nervt langsam. Könnt ihr nicht 2 Tage das verteilen anstatt von 7? Ja. Und was ich gemacht hätte, ist, ich hätte halt die Flyer immer angenommen und am nächsten Tag hätte ich sie einfach zurückverteilt an die Leute, die mir das verteilen. Darf ich ihnen einen Vortrag? Das wäre auch gut. Aber sämtliche Mülleimer hier die Straße entlang und voll mit diesen gelben Flyern eine Woche lang. Aber keine Sorge. Gott sorgt dafür, dass all dieser Müll irgendwann verschwindet. Ja, aber darf ich noch ganz kurz was zu Dinosauriern sagen? Okay. Und zwar, ich habe nochmal im Creation-Wiki nachgelesen, weil mich das auch interessiert hat, was die da für gute Argumente anbringen. Und halt neben in der Bibel steht was von Drachen. Und haben die noch ein gutes Argument eingeführt. Und zwar hat man nicht so Dinosaurierspuren gefunden in Nordamerika, einigermaßen viele. Und die waren oftmals, gingen die so geradeaus. Und eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Dinosaurier vor der Sintflut geflüchtet sind. Das könnte sein. Das ist eine super Erklärung. Das ist eine gute Erklärung. Aber oh, Tyros, pass auf, da kommt die. Wieso sollte man sonst geradeaus gehen? Nur so macht es Sinn. Ja, ich hätte jetzt gedacht, die Argumentation war, dass ein Mensch oben drauf saß und die so gelenkt hat. Gott. Der Jesus hat versucht, sich von der Sintflut wegzureiten. Ich habe irgendwann so ein ganz schönes Bild gesehen. Es war so ganz toll gemalt, wie so diese Zeugen Jehova-Pamphlets, wo so Jesus auf einem Raptor reitet. Das war geil. Ja. Da habe ich mich kurz gefreut und gewünscht, wäre das auch nur so gewesen. Ja. Und was auch noch die Inception gemacht ist, dass wir haben einen Brief hier bekommen in unserem Institut für Humoralpathologie. Ja. Wo drauf steht, religious materials enclosed. Und, was war drin? Da steht auch außen drauf, word of holy message of all importance from the Lord Jesus Christ. Ja, so Briefe bekommt man gerne. Ja, und da war ein schlecht kopierter, wir dachten erst schlecht kopiertes Pamphlet auch drin. Ja. Von, mit Wörtern von Jesus, nee, von Gott. Und die waren manchmal so schwarz und manchmal so ausgeblichen. Und ich glaube, wir haben uns das so erklärt, dass die Schwarzen sind, was Gott sagt. Ja. Und die Ausgeblichenen sind das, was so ein Kommentar da drin steht. Aber was da seltsam war, Jesus kann kein ordentliches Englisch. Ja, oder so Bibelenglisch halt. Und das haben wir aber gekriegt von einer Splittergruppe von den Mormonen. So Extrem-Mormonen. Ja, die haben uns geschrieben, hier ist zum Beispiel ein Artikel, der ist: Jesus Christ speaketh now warning of nuclear terror attack within borders of the United States of America, also a nation of Israel, for governing authority in these lands to do now preventive labor. Heed my will, saith your Lord, Jesus Christ, for sake of innocence protected all over world from such attack resulting in war and of desolation, if you heed me not. Hear my will, Doppelpunkt, revelation of the Lord, bla bla bla. Und dann geht das immer so weiter. Also, und das ist auch sehr schön geschrieben, weil man jedes Wort groß geschrieben ist, bis auf off und the und sowas. Weil hat ja auch Jesus Gott spricht. Ja. Ich finde die Unterschrift schön. Dreh mal um. Sieht aus wie von so einem 10-Jährigen. Ja, let all do my holy humbling. Aber das ist auch gut, weil der Absender davon ist auch schon Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ja. Das ist schon gut, wir sind die fundamentalistische Kirche, nur dass da jetzt kein Missverständnis aufkommt. Wir sind hier. Wir sind die. Keine Sorge. Ja, aber wenn ihr so das komisch fandet. Wir kriegen ja öfters mal so Post von so komischen Sachen. Also wir haben ja auch schon irgendwie dieses eine Buch, Zähne sind Organe. Ja. Da haben wir ein Buch geschickt gekriegt. Wir haben das Ding bekommen. Mal ist das? Sünde. Ach, das haben wir auch Sünde. Gekriegt. Da müssen wir eigentlich auch mal zeigen. Das war also der Sinn des menschlichen Lebens, so ein komischer Flyer. Das kam dazu, zu diesem gelben Zettel. Genau, und da sind so Schaubilder drin, die völlig unverständlich sind. Ich glaube, die Schaubilder, hast du die schon mal online gepostet? Nee, ich habe davon gar nichts gepostet. Wir können das mal posten. Dann scanne ich das mal oder fotografiere das und tue das online, weil da sind so Schaubilder, zum Beispiel einfach so ein gelber Kreis mit so Unterkreisen und dann ist so ein Pfeil, der zum Kreis genommen, dann steht da Sünde. Und das ist kein Schaubild, das ist nur ein Kreis. Ja, die sind auf jeden Fall nicht unbedingt selbsterklärend, aber es gibt dazu auch, es ist auch reicht betextet, dieser Flyer. Das war ein, würde ich sagen, ein Begleitflyer zu diesem anderen Flyer für diese Vorträge. Zu dem gelben Flyer. Zu dem gelben Flyer, wo ich die arme Verteilerin angegriffen habe, verbal. Die Marketerin. Aber ich habe es eigentlich ganz nett gemacht, ich kann gar nicht so böse sein. Mhm. Ich versuche das immer, aber dann habe ich mich entschuldigt danach, ja. Aber gesagt, dass mich das auch ärgert. Das hat dich schon gewurmt. Das hat mich geärgert, aber ich habe mich entschuldigt. Du hast schon ein bisschen angefrotzelt. Muss man sagen, ja. Ja. Ja, das zu dem Thema Religion, Kreationismus und Grape-Gummibärchen. Oh, das sind so lecker. Ja. Gibt es im Asialaden. Da gibt es auch Fanta Grape. Ja, aus dem gleichen Laden. Krass. Okay, ich weiß, wo ich nach dieser Sendung mich hinbegeben. Oh yeah. Ja, nach Hause. Ja, zum Fanta Grape kaufen. So, okay. Wollt ihr ein bisschen träumen? Ja. Ja. Let's hear a dream. Let's hear a dream. But let's first auf Toilette gehen. Okay. Okay. Okay. Das war ja lustig. Ja. Oh, schöner Schwang. Ihr alten Scherzbollen. Wollen wir weitermachen? Ja. Jetzt wieder traurig. Jetzt wieder träumen. Ja. Ich hatte einen Traum. Das war ein absurder Anfang. Ich hatte einen Traum. Ich kam voll bepackt vom Einkauf, weil ich Geld bekommen hatte und war arm und hungrig. Was? Und hatte mir darum noch schnell einen Döner gekauft für den ersten Hunger. Er fiel runter und vier große, hungrige Hunde stürzten darauf und schnappten gierig nach meinem Döner. Und hinter ihnen stand ihre Frauchen, alle Vegetarier. Sie taten nichts. Die Hunde schrien, wir haben Hunger, und ich schmiss mich samt Gepäck über den Döner und schrie, nein! Und drängte alle Hunde zurück mit meiner ganzen Kraft und schrie zu ihnen, Sitz! Und so ließen sie alle ab und beruhigten sich und setzten sich. Mein Döner war wie durch ein Wunder unversehrt. Danach war ich Fischverkäuferin auf dem Markt und ich hatte viel Kapital. Einen ganzen Bauerngarten voll weißer Zettel, die wie Fische wackelten. Ich sollte investieren in Aktien und ein Gesetz wurde mir gezeigt, was erlaubt ist und was nicht. Stiftungsregel. Das Gesetz, was erlaubt ist und was nicht. Erlaubt, Doppelpunkt, nichts. Stiftungsregeln. Der fünfte Punkt stand, keine Beziehungsaktien anlegen. Danach ging ich Fische verkaufen. Okay. Ah, es ist ihr Beruf. Was soll sie sonst machen? Den Rest brachte ich zurück und ließ sie wieder frei in den Garten, wo sie weiterschwommen. Am anderen Tag nahm ich sie neu mit und legte sie auf den Verkaufstisch. Abends warf ich die übrigen in den Fluss, wo sie lustig planschten. Und mein Kapitalberg wurde immer höher. Unklar blieb es bis zum Schluss, in welche Aktien ich investierte. Der letzte Gedanke galt den hungrigen Hunden. Ich war wütend auf die Vegetarier und sagte, ein Hund braucht Fleisch. Scheiß Vegetarier. Dann war Ende. Interessant. Das entzieht sich auch jeder Interpretation, oder? Mit so komischen Aktien, was soll das? Also ich weiß, man sollte nicht in die Liebe investieren. Ja, das habe ich auch daraus mitgenommen. Nicht in die Beziehungsaktie investieren. Das ist nicht erlaubt. Ich hätte gerne das Gesetz, was erlaubt ist und was nicht. Aber das heißt ja bei den Juristen wieder. Aber ich wusste gar nicht, dass bei so Fischhändlern, dass sie abends die Fische immer wieder in den Teich werfen, beziehungsweise in den Garten und dann abends wieder zurückholen. Klar, ich hab mir, als sie so lustig geplanscht haben, so Fische in so Fullbody geringelten Badeanzügen vorgestellt, die so Wasserball hin und her schießen mit ihren Flossen. Ja, das kann man sich da durchaus vorstellen. Ja. Aber bei Fischen, da denke ich immer, hier, wie können denn bitte schon daraus Menschen entstanden sein? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Aus diesen Hast du noch Flossen nie Ariel Beine. Gesehen? Okay. Da macht es einfach in der Mitte Ritsch. Das soll man vielleicht mal diesen Koreanisten erzählen. Ja. Oder zeigen, diesen Film. Ja. Das ist so ein schöner Traum. Hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. Das war diesmal ein besonders schöner Traum. Das war sehr strubbelig. Das hat mir gefallen. Du sagst das zu vielen Träumen, ne? Aber der war besonders. Dieser Traum war besonders schön. Ja, das war's wieder von TV Total, oder? Gibt's noch was? Ihr, also wenn ihr wollt, können wir noch den Fritz Becker will. Ja, Becker hat ein erwartungsvolles Gesicht. Ich mache ein Gesicht, als hätte ich in eine Zitrone gebissen. Ah, ich habe mir du hast dein Buch, dein großes Fritz-Perfekt-Buch wieder aufgeschlagen. Ich habe ein großes Fritz-Perfekt-Buch aufgeschlagen. Die Fritz-Perfekt-Gesamtausgabe. Ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe das Dokument jetzt einfach geöffnet und das steht an irgendeiner Stelle. Also gehe ich davon aus, dass es richtig ist. Das wird die Stelle sein, ja. Was ist denn bisher geschehen? Was bisher geschah? Also das, was als letztes geschehen ist, ist... ich weiß gar nicht mehr. Letztes Mal habe ich die Zusammenfassung ganz gut hingekriegt. Ja, die haben wir alle ganz gut hingekriegt. Ja, aber hauptsächlich ich. Nein, ich muss da nicht am meisten hinbekommen. Also, letztes Mal, genau, hier. Da war die Tür, der High Heels, die immer so doof war, Kadok aus Kadok. Die sind doch gerade wieder weggeflogen. Die sind weggeflogen, genau. Die wollten dann wieder entweder nach Vega oder nach Vega. Und die haben sie noch zwischengelandet irgendwo, wo sie diese anderen getroffen haben und dann einen irgendwie abgeladen haben. Genau. Einer hat sie doch gezwungen, irgendwo hinzufliegen. Genau, und dann war Groovy dabei. Ja, Groovy war gar kein Adjektiv. Da war so ein elaborierter Plan noch. Ja, dabei. Da war doch so ein Koch und der war böse oder so. Irgendjemand hatte eine Pistole und wollte entführen oder so. An dieser Stelle treffen wir unsere Helden wieder. Ich beginne einfach mal an der Stelle, an der No Panic steht. No Panic. No Panic, meinte Fritz voller Verständnis. Nein und nochmals nein, 10 Stunden jeden Tag auf der Melonenplantage. Ich weiß nicht, wie Luke das durchhält, denn die Sonne knallt hier mindestens genauso runter wie in Malaga. Ich finde, die Melonenplantage wäre ein guter Name für einen Stripclub. Oh, gute Idee. Aber nur, wenn der Besitzer aussieht wie eine Mischung aus Andy Garcia und wer war das nochmal? Che Guevara. Che Guevara. Nein, es war Christopher Lloyd. What? Wie er mir sagte, kaufte er sich dort mehrmals am Tag ein Malaga-Eis. Ich will zur Erde zurück und dort mein normales Leben mit einer einzigen normalen Frau führen. Ich hab's satt. Umso mehr Frauen, umso mehr Probleme. Ach stimmt. Allein die hohen Arztkosten, wenn die Migräne oder sonstige Beschwerden kriegen. Groovy schüttelte sich vor Ärger. Und Luke? Was ist mit Luke und Ali? nicht auszuhalten. Die hatten pausenlos Streit und sind sich so gut wie nie einig. Ali lässt sich grundsätzlich von Luke keine gärtnerischen Anweisungen geben und weiß immer alles besser. Und jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Ali sagt irgendwas Konfuses von Dualseelenphase 4 und dass das völlig normal sei. Der Einzige, der sich heldenhaft verhält, ist Winston. Ich weiß nicht, wer ist Winston? Das war der Roboter. Also. Der depressive Roboter, der rebootet oder so. Ah ja, stimmt, der macht ja die Evolution. Ja, genau, ja. Genau. Winston arbeitet pausenlos auf der Melonenplantage. Seine Depressionen sind verschwunden und morgens schon hört man von Weitem seine fröhliche Stimme über die Felder schallen, wenn er eines seiner 120 Lieder oder Psalme Davids zum Besten gibt. Das ist so das Melonenplantagen-Arbeiterlied. Ja, Psalme. Wir lassen ihn in Ruhe, denn er ist ein unermüdlicher Arbeiter. Singen wir nun den Melonenpsalm. Gut, wir starten zur Erde. Fritz Perfect nahm seinen Sub-Target-Sensomatic aus der Hosentasche und drückte verschiedene Knöpfe. Gut, meinte Groovy, sichtlich zufrieden. Zumal Luke ständig von seinem Malaga-Eis schwärmt. Er sagte mir, dass es ihm ungemein fehle. Fritz Perfect nickte. Kadok ist sowieso dabei und Kaspersky hat übrigens die Antwort vom Zentralcomputer des Universums Aristoplatotes befragt. Ich dachte, da heißt Aristoplatoteles. Dachte ich aber auch. Und? Das Sub-Target Sense-O-Matic begann wie üblich zu knarren und Fritz Perfect kratzte sich gespannt den Kopf. Ach, erzähl ich dir morgen. Heute Nacht um 4.52 Uhr startet die Sweetheart in Richtung Erde. Die nehmen uns garantiert mit, da sind noch jede Menge Kabinen frei. So, und jetzt trinken wir noch so einen Melonencocktail. Fritz Perfect lehnte sich entspannt zurück. Den Watermelon Man? Den ich bin mal gespannt, wirklich? Ob der wieder sich so einen extra starken Melonencocktail mixen lässt. Ja, stimmt. Was ist mit Ali und Luke? Fragte Groovy vorsichtig. Lässt doch nicht locker. Nee. Was ist mit Ali und Luke? Äffte ihn Fritz Perfect nach und überlegte dabei angestrengt. Die kommen mit, ob sie es wollen oder nicht. Mein Auftrag lautet, Ali zu ihrem Ehemann zu bringen und Luke wollte sowieso nach Malaga. Jetzt werde ich wieder wütend. Nein! Wer ist Alis Ehemann? Fritz Perfect. Fritz Perfect lächelte versonnen und Winston nehmen wir wieder mit und Alis Kamele dürfen wir nicht vergessen. Oh, ist das schön. Fritz Perfect ließ sich das alles durch den Kopf gehen, erkannte widerstrebend, dass es vernünftig war, faltete es zusammen und steckte es weg. Hä, was? Was? Das, was er sich durch den Kopf gehen lässt. Dies. Okay. Und was er dann widerstrebend erkannte, dass es, ja, es ist vernünftig, aber nur widerstrebend. Okay. Und Groovy reichte ihm den Melonencocktail. Ist das nicht großartig, Groovy, dass die Art zwischen richtig und falsch zu unterscheiden an uns liegt? Wir denken uns immer die Regeln aus, die uns gerade in den Kram passen. Fritz Perfect kippte den Melonencocktail runter. Als am Anfang das Universum erschaffen wurde, da waren viele wütend und fanden es seien Schritte in die falsche Richtung. Aber was soll's, no panic. Wer war wütend? Wir. Vor allen Dingen, man denkt so, jetzt kommst du in der Philosophie. Ach, was soll's, no fucking panic. Das ist wieder nur seine Catchphrase. Ja. Irgendwas stimmt nicht mit dem Raumschiff. Fritz Perfect eilte wieder zum Fenster. Er wollte gerade den Blumentopf zur Seite stellen und stutzte. Nicht einmal eine Geranie gibt's hier, murmelte er verärgert und zog die Gardine zur Seite. Dafür dieses blöde Aquarium mit blöden Fischen. Nichts zu sehen, rief er aus. No panic also. Somit kollidieren wir nicht mit irgendeinem unbekannten Planeten. Was? Oh, wie schade. Aber ich verstehe nicht. Ich habe die Argumentationskette nicht verstanden. Ich auch nicht. Die Guys hatten sich in die Sessel der Kommandozentrale gepflanzt. Groovy schlief, so Kadok trommelte mit den Fingern zu der Musik aus seinen Headphones. Die Headphones. Kaspersky schrieb sich Notizen in sein Heft und Luke stierte nachdenklich an die Decke. Was machte McAfee? Was machte Norton? Das ist so doof. Das ist immer, ja. Alle machten langweilige Dinge, aber ich muss es trotzdem beschreiben, was sie gemacht haben. Warte, bevor du vorschnell urteilst. Winston, der humanoide Roboter, dagegen sang laut Weihnachtslieder. Winston, rief Fritz Perfect, hör auf mit deinen Weihnachtsliedern. O Tannebaum, sang Winston stur weiter, du grünst nicht nur zur Sommerzeit. Sang er so laut er nur konnte, denn er hatte bewusst sein Volumen voll aufgedreht. Winston, Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Winston, Fritz Perfect, baute sich drohend vor ihm auf. Es ist jetzt nicht Weihnachten. Winston unterbrach seinen Gesang und blickte mitleidig zu Fritz Perfect. Komm mir doch nicht mit solchen kindlichen Bemerkungen. Du weißt genau, dass in diesem Augenblick auf genau 228.556.327 Planeten im Universum Heiligabend ist. Und dies ohne die Paralleluniversen A, B, C und D hinzuzuzählen. Wie heißt denn das Grunduniversum? Null. Okay. Das ist Universal Donor. Oh. Ursprungsuniversum. Rotten. Seine Lampen blinkten dabei auf und er knatterte gefährlich laut. Ich bin froh, dass ich dank Luke dem Herrn begegnet bin. Seitdem der Herr bei mir ist und ich Tag und Nacht singe, sind meine Depressionen wie weggeblasen. Das glaube ich. Ich glaube, das ist vorschnell geurteilt. Ja. Hat der Herr glaub, die weggeblasen? Ich glaube, du bist ein bisschen manisch-depressiv, ja. Seit ich die ganze Zeit singe. So glücklich bin ich gar nicht mehr traurig. Erkenntnis ist das lähmende Gift. Winstons Lampen glühten immer drohender und zur Untermalung erhob er den rechten Zeigefinger. Erkenntnis entfernt dich mehr und mehr von der wahren Quelle des Herrn. Und damit begann er erneut zu singen, O Tannenbaum, O Tannenbaum. Ich will so gerne eine Verfilmung davon. Ja. Winston, vielleicht sollten wir eine machen. Winston, dann gehe am besten zu Ali und ihren Kamelen rüber und beglücke sie mit deinen Weihnachtsliedern, denn Ali kann es gebrauchen. Wenn du verstehst, was ich meine. Seit Tagen ist sie bekümmert und redet mit niemandem. Kaspersky blickte auf. Winston hat unbedingt recht. Mein Gespräch mit Aristoplatotes hat so gut wie nichts ergeben. Nichts, Luke wendete sich Kaspersky zu. Aristoplatotes hat die höchste Erkenntnis im ganzen Universum und du redest von nichts? Vor allen Dingen, warum redet er überhaupt? Ich dachte, der redet nur, wenn es absolut wichtig ist. Ja, aber auch sonst. Aber auch wenn der Plot ist, wichtig, wenn es sehr wichtig für den Plot ist. Und das war jetzt gerade eine essentielle Stelle, wo es für den Plot. Ja, Kaspersky nickte. Ich stellte dem Zentralcomputer die große Frage, worauf er lange schwieg und nachzudenken schien. Dann fragte er mich, ob ich es wirklich wissen wolle und ich bejahte. Nach einer langen Pause sagte er nur nichts. Das ist alles? Fragte ich nochmals, um sicher zu gehen. Und voller Ruhe und Erhabenheit antwortete er nochmals nichts. Worauf Winston triumphierend erneut in seinen Gesang einstimmte und sich auf die Suche nach Ali im Raumschiff machte. Was? Die Sweetheart macht weiterhin ein merkwürdiges Geräusch, meinte Fritz Perfect daraufhin. No panic. Womöglich liegt es an der Hydraulik. Indessen tauchte ein leuchtender Planet auf, ohne dass irgendeiner der Geist es bemerkte. Raste die Sweetheart auf den blauen Koloss zu. Das Alarmsystem der Sweetheart spuckte plötzlich zu Lift Schiff gewinnen. Getauscht? Davon war es die High Heels, ja. Stimmt, ja. Hä? Das ist dann, wann haben die denn das? Die sind nochmal irgendwo zwischengelandet und da gab es irgendeinen Trick. Aber ich weiß nicht mehr, was der Trick war. Haben Sie nicht gesagt, da ist auf der Sweetheart noch ganz viel Platz oder so? Er hätte nicht erst ganz traurig sein sollen, dass kein Planet in Kollisionskurs mit denen ist, nur damit dann wirklich einer kommt. Der hat es gejinxt. Ja, das war das Problem. Ja. Luke, der in einem der Sessel der Kommandozentrale saß, wurde auf seltsame Weise an Alpha Lemuria erinnert. Da leuchteten auch 1000 Glocken, als er mit Ali verschmolz. Er hatte die Augen geschlossen und träumte vor sich hin. Er sah die grüne Wiese und die Apfelbäume und da waren er und Ali. No panic, schrie Fritz Perfect und holte ihn abrupt aus seinen Tagträumen. Denn diesmal schien es so viel wie Panik zu bedeuten. Luke riss die Augen auf und bemerkte, dass die Panik sehr nah rückte. Was um aller Universen willen ist da los? Auf den Monitoren erschien eine graue Masse, die beängstigend näher und näher rückte. Luke? Fritz Perfect hämmerte auf alle nur verfügbaren Tasten. Aber nichts tat sich. Die Sweetheart raste entschlossen auf einen grauen, unbekannten Planeten. Eben hat er noch geleuchtet. Und der war blau. Blaue Koloss, oder? Ja. Leuchtende, dunkle Planet. Ja. Hol sofort Winston her. Fritz Perfect hatte indessen das Standby-Kalkulationssystem eingeschaltet. Aber das änderte nichts. Das gibt es doch nicht bei allen Photonen des Universums. Er kratzte sich nervös am Kopf. Dich kann es nicht geben. Du existierst auf keinem Universe-Google-Such-O-Matic-System. Ja, da muss man sagen, das hat Querfort hat dem doch schon einiges voraus. Ja. Das existiert in auf dem Google-Quomatic-O-Matic. Ja, Kaspersky gesellte sich zu ihnen. Es könnte sich um Nigersata handeln. Kein Wunder, dass man uns dieses Raumschiff gratis zur Verfügung stellte. Irgendwas im System ist kaputt. Nigersata, der verschollene Planet? Nehme ich mal an. Er ist riesig und blau und leuchtet und ist verschollen. Und grau und dunkel. Nehme ich mal an, wir sind gerade mitten im Lagoon Nebula und nicht im Perseus auf dem Weg zur Erde. Fritz Perfekt studierte den Monitor mit den Universumkarten. So wie ich es sehe, befinden wir uns im Sternhaufen NGC 6530. Da war wohl jemand. Dort soll irgendwo Nisagata versteckt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Nigersata oder Nisagata heißt. Ist vielleicht auch egal. Vaginata. Okay, ich nenne es jetzt Vaginata. Na? Süßer, die Glocken nie klingen. Still in der heiligen Nacht nähert sich Winston, der durch das Klingeln der Alarmanlage sichtlich in eine noch heiligere Stimmung kommt. Das ist so hochheilig. Wie sieht man das denn? Ja. Ist das eine hochheilige Stimmung? Es bildet sich so ein goldener Kranz um seinen Kopf. Kennst du die Lieder nicht, Tim, oder warum singst du die nicht dann auch wirklich, wenn Ben Winston die singt? Ich singe die so, wie ich mir vorstelle, dass Winston die singt. Süßer, die Glocke nie klingeln. Ja, seine Augen blitzten vor seliger Wonne. Winston, wir haben ein Problem, denn wir sind bereits in der magnetischen Anziehungskraft von Vaginata und werden in wenigen Minuten kollidieren und landen. Da kommt auf den Tower von diesem Monstrum hier an. Winston schaltete die Alarmanlage ab und hörte selber auf zu singen. Dann drückte er die Knöpfe für die Sprechanlage. Hallo Süße, zwitscherte Winston und drückte verschiedenste Knöpfe am Schaltbol. Wir bitten um Landeerlaubnis. Koordinaten 75 hoch 19 steigend, 3 minus 7 fallend. Diese Ansage erfolgt von einem Tonband, tönte blechern eine undefinierbare Stimme aus der Bordsprechanlage. Zurzeit sind wir nicht zu erreichen. Das Auswärtige Amt von Vaginata dankt für ihren Besuch. Die Geist standen um Fritz Perfekt herum und staunten nicht schlecht. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass der gesamte Planet seine Geschäfte eingestellt hat. Sie können gerne den Namen und Koordinaten Ihres Planeten hinterlassen. Wir melden uns bei Ihnen. Eine Stimme aus urferner Zeit riefen die Geist einhellig. Millionen Jahre alt! Das Röge kann man doch nicht einhellig rufen. Fritz Perfekt war es ganz andächtig zumute. Aber sie rasen trotzdem immer noch in hoher Geschwindigkeit darauf zu. Jawohl. Und sind total andächtig. Sind die immer viel zu andächtig und hochheilig die ganze Zeit. Ja. Bitte verlassen Sie uns sofort, kam es nun drohend. Das ist doch bloß eine Million Jahre alte Tonbandstimme. Fritz Perfekt starte auf die Monitore. Winston, beginne die Landung. Ich möchte mir das aus der Nähe anschauen. In meiner Kindheit erzählte man mir die Sage von Vaginata. Winston lenkte konzentriert die Sweetheart im Gleitflug. Hier. In die Atmosphäre hinab. Im Gleitflug in die Atmosphäre von Vaginata. Ich habe Naginata gesagt, wie das Schwert. No panic. Aber ich stelle das viel besser, ja, wenn man andere Wörter einbaut. Wir fühlen uns sehr geschmeichelt, wenn Sie weiterhin auf unserem Planeten landen wollen. Zur Abschreckung werden jetzt 2 Raketen zu Ihrem Raumschiff abgeschickt. Wir sind geschmeichelt, aber wir schießen sie jetzt einfach mal ab. Also diese Sequenz ist 100% geklaut aus Beherrscher durch die Galaxis. Ja. Diese Sequenz. Ja, aber die ist wirklich 100% ist absolut, ein Stück ja. Zeile für Zeile. Das ist neu, weil ich das noch nie, das sage ich jedes Mal, aber ich muss mal irgendwann dieses komische Douglas Adams. Ich glaube, wenn du jetzt Douglas Adams liest, dann kommt dir das alles wie ein blöder Abklatsch von dieser Fritz Perfekt-Geschichte vor. Ich bleibe lieber beim Original. Ja. Wir möchten Ihnen noch mitteilen, dass es sich bei den Lenkraketen, die sich gerade in Ihrem Raumschiff nähern, diese mit Atomsprengköpfen ausgerüstet sind. Wir freuen uns aber, Sie dann in einem nächsten Leben erneut begrüßen zu dürfen. Die Stimme schaltete sich ab und man hörte nur ein leises Summen. Oho, meinte Fritz Perfekt. Cool. Was? Oho. Geil. Ich bin Fritz Perfekt, ich reagiere immer nicht angemessen auf Situationen. Geil, das ist bloß ein uraltes Tonband. Groovy kam gelassen mit Pancakes und Ahornsirup rein. Falls wir aber doch sterben, sollten wir wenigstens noch etwas Vernünftiges im Magen haben. aber da sehe ich zwei Raketen. Kaspersky deutete nach hinten auf den Heckmonitor. Und tatsächlich, zwei silberne Pfeile donnerten durch den Himmel und näherten sich gefährlich schnell. Winston, mache bitte sofort ein Ausweichmanöver, befahl Fritz Perfect. Mit Bitte. So viel Zeit muss sein. Die haben tatsächlich vor, uns umzubringen. Ich befürchte, das geht nicht, rief Winston fröhlich aus und begann erneut seine Weihnachtslieder zu singen, begleitet von der Stimme der Sprechanlage. Achtung, Einschlag in 30 Sekunden. Stille Nacht, heilige Nacht, sang Winston im Tone höchster Inbrunst, so wie ich gerade. Achtung, Einschlag in 20 Sekunden, tönte die Stimme warnend dazwischen. Luke zögerte keine Sekunde und drückte den Schalter des Unwahrscheinlichkeitsdrives herunter. Er wollte zurück zur Erde und nicht in 10 Sekunden durch Atomraketen sterben. Luke wollte leben und dachte an seinen Malaga-Eis, an seine Melonenplantage und auch an seine Frau, die gerade die Tomaten ernten würde. Achtung, Einschlag in 5 Sekunden, tönte die Stimme der Sprechanlage. Dann folgte eine Explosion aus Licht und ein lautes Krachen. Gab es danach vielleicht auch eine ohrenbetäubende Stille für eine Millisekunde? Das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Oh, spannend. Yeah. Oh, das war spannend. Ja. So eine gute Geschichte, aber das eine Sache hat mir nicht gefallen, die war unrealistisch, dass die einen nach hinten einen Heckmonitor hatten. Ja. Wenn man Monitore hat, dann kann man die einfach so nach vorne machen. Ja, deute nach hinten auf den Heckmonitor, das ist doch nicht der Sinn davon. Das war unrealistisch. Das war halt nicht so das gut. Heckmonitor zeigt nicht das Heck, sondern befindet sich am Heck. Genau. Ach so. Zeigt auch, was vorne ist. Zeigt unten. Zeigt vielleicht auch nur den Infokanal. Aber ich muss sagen, diese Geschichte war besser als wahrscheinlich Prometheus. Also habt ihr Prometheus schon gesehen? Ich glaube, der läuft noch nicht. Der läuft noch nicht. Es kommt ja noch nicht mal Kevin in the Woods. Kevin. Also known as Kevin Home Alone 4. In the Woods. Ja. Kevin allein zu Hause. Kevin allein im Holz. Ja. Im so. Unterholz. Ja, das ist irgendwie doof. Ich möchte mal wieder ins Kino, aber es kommt ja immer nur Snow White and the Huntsman. Ja. Ja, Snow White and the Hemsworth. Oh, der ist so süß. Not. Ja, Becker, eine interessante Geschichte. Der Schauspieler, der am meisten verdient hat in seiner Karriere, ist Samuel Jackson. Aber, und ich komme da jetzt nur drauf, weil Kristen Stewart hat irgendwie dieses Jahr am meisten verdient, aber der noch mehr verdient hat, also der im Filmgeschäft, der ist ein Voice-Actor, der nur so für so Zeichentrickfilme und sogar seine Stimme geliehen hat. David Nathan. Ich weiß nicht, oho. Weiß ich auch nicht. Aber der hat zum Beispiel den bösen Inspector Gadget gesprochen. Und für andere weltberühmte Rollen ist der. Oder hat der so viel Französisch Lehrer sagen. Zufällig Michael Wincott? Inspector Gadget. Nee, ne? Okay. Ja. Wir sind auf jeden Fall ein guter Infopodcast. Ja. Mhm. Immer die wichtigsten Themen. Und auch die so. Es gibt einen Menschen, der hat viel verdient. Und der hat irgendwas gemacht. Aber ich weiß aber nicht, wir wie wissen der heißt. Nicht, wie der heißt. Ja. Ich könnte es nachschlagen. Ich habe einen Computer vor mir stehen, aber ich habe keinen Bock. Genau. Ja, und jetzt machen wir jetzt die On-Air-Signierung der Signation. Jetzt kommt die feierliche der Signation der Buttermilch. Aber also, das ist die falsche, oder? Nee, das ist die richtige. Hä? Ach, hast du die andere angemalt? Die andere ist die nicht ausgewaschen. Okay. Also ich muss jetzt mal kurz den entkorken. Setz da mal kurz deinen Roger drauf. Dann mache ich meinen Kaiser Wilhelm. Kommt mal was hören, das Plopp. Ja. Ja, das ihr aber vielleicht so. Und dann mal ich, was schreibe ich drauf? Roger. Ah. Roger. Also ihr könnt das erkennen, ich habe eine Handschrift wie ein Baby ungefähr. Wo kann man es denn hinschreiben? Auf die Packung. Nicht innen. Ich wollte innen. Oh. Alle wollten innen, Bäcker. Ich wollte nicht aber ich habe, glaube ich, Roger noch nie mit der Hand schreiben sehen. Ah, doch, mit dem Smartpad. So, also ich habe ganz klein unterschrieben und gebe jetzt an Tim weiter. Ich glaub, meinst du, die Leute noch finden eine das? Buttermilch kaufen. Mal schauen. Klaufen. Ich schreibe wie ein manierlicher Mensch da drauf. Ich schreibe einfach irgendwo über das Bild drüber. Irgendwo über das Bild. Schreib mal so. Zur Verwirrung einfach Tom. Oder Barashabi. Ich glaube, das überhaupt hier hinpasst. Theoprastos. Prastos. Henrik Theoprasto. Schreibe einfach Tupac, ist doch dein Bühnenname. Ja. Auf dem Boden, Becker. Ja. Hast du ja gewaschen. Meinst du, es gibt Leute, deren Penname Edding ist? Ja. Und dann gucken wir mal, wann wir das zum nächsten Mal zum Aufnehmen kommen. Aber gute News für die Hörer. vielleicht ist beim nächsten Mal Henning ja schon wieder da. Ja, das stimmt. Oh. Kann sein. Endlich. Oder auf schlechte News, wenn es so lange dauert. Genau, auch irgendwie alte News, wenn die Leute lieber weghören genau. wollen. Ah, und dann können wir noch kurz sagen an alle, die hier beta-mäßig bei uns mitmachen, bei unserem Spiel, dass ihr werdet die Beta jetzt wahrscheinlich erhalten haben, wenn das rauskommt, oder in den allernächsten Tagen erhalten. In den nächsten Sekunden. Und wer noch Lust hat mitzumachen, der kann immer noch mitmachen, indem er auf Facebook geht und da steht, wie man das macht. Ich habe trotzdem das noch nicht so ganz verstanden auf den Facebooks, Roger. Ja. Man kann sich anmelden mit seinem iPad. Ja. 2 und 3 oder auch 1? Nur 2 und 3. Okay. Und mit seinem iPhone-Pod? iPhone 3 bis 3 aufwärts. Ne, 3GS aufwärts. 3GS aufwärts, okay. Genau. Und iPod 3GS auch aufwärts. Genau, iPod 3 aufwärts. Cool. Ja, kann man sich anmelden. Cool? Fragezeichen. Und kann dann spielen, wie man will. Und wir verlosen unter allen Leuten, die wir da machen, ein Spiel. Einmal das Spiel. Nein, also alle, die mitmachen, können natürlich das Spiel dann logischerweise spielen. Die haben das dann ja. Also das ist der Preis, den man bekommt. Den man zahlen muss. Den man zu zahlen muss. Müsste es dann aber auch spielen. Richtig, aber es ist ein lustiges Spiel. Also wir haben schon Leute, die spielen das den ganzen Tag und sind nicht die Entwickler. Ja. Und werden auch nicht bezahlt. Nee. Ja, so viel dazu. Ich glaube, mehr haben wir nicht zu sagen, oder? Ja, ist irgendwie doof. Ich dachte, das Problem ist, dass wir so viele Sachen erlebt haben in der Zwischenzeit und wir hatten immer so viele lustige Geschichten, wo wir immer danach dachten, oder ich immer dachte, schade, warum haben wir das nicht kurz aufgenommen? Dann hätten wir schon wieder einen Podcast gehabt. Aber leider ist das immer manchmal so. Wir können das natürlich jetzt versuchen, noch ein bisschen künstlich rauszuzögern. Okay. Sag mal, dieser Mensch, der eigentlich den ersten Preis gewonnen hat bei unserem wundervollen... war da, hat uns... Bilder geschickt. Ah ja. Mir. Das wollte ich. Ich habe die angeschaut und ihr nicht. Ja. Aber es waren schöne Bilder. Also, ja, kannst du uns ja mal weiterleiten. Ja. Nö. Hat er schon mir geschrieben. Kann ich nicht einfach an euch weiterleiten? Okay. Nee, es hat alles gut geklappt. Obwohl es anscheinend einen Schockmoment gab, in dem Moment, wo er gesagt hat, ich habe hier was gewonnen und soll nur meinen Namen sagen. Dann haben die Leute wohl anscheinend gesagt, wie, nur den Namen sagen? Nur was, sie haben was gewonnen? Und dann ging es aber dann doch. Okay. Also, da haben sie ihn ein bisschen verhohlepiepelt. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein lustiger Gag war von denen oder ob da einfach der... Die waren halt skeptisch. Richtig, die sind skeptisch geblieben. Oh, Tim. Ja, und scheint ganz lustig gewesen zu sein. Ja. Ja. Genau. Das war's, meine lieben Kinder. Oder? Ja. Und jetzt Schalten Sie bald wieder ein, wenn es wieder heißt Moralpathologie, Deutschlands geilster Sex-Podcast. Und wir verabschieden uns. Passen Sie gut auf sich auf. Willkommen in der nächsten Session. Das ist uns egal. Aufnahme läuft bereits. Auf geht's. Okay. Schuss. Ich bin drauf. Was? Geht's jetzt schon? Wir nehmen schon auf. Ja. Also, live wieder. Willkommen zum ARD Presseclub. Heute haben wir da Rebecca Spies aus der Süddeutschen Zeitung. Du meinst von dem BNN, Badische Neueste Nachricht. Genau. Tim von der Kerpener Woche. Vom Fußballstrand. Usedom. Auch von meinst du von der deutsch-polnischen Insel? Deutsch-polnische Insel. Das ist ja wie Zypern auf Usedom. Das ist ja die deutsch-polnische Insel. Ja, genau. Das war mir vorher auch sehr bewusst. Ja? Nein. Ist die wirklich so halb-halb? Ja, ich habe keine Ahnung. Die sagen immer die deutsch-polnische Insel Usedom. Aber das sieht sehr professionell aus da. Ist das so wie bei ihren künstlichen Sonnenuntergängen? Ja. Auf Usedom. Das ist so, wie wenn ich auf meinem Mac künstlichen Sonnenuntergang im Hintergrund mache, wenn wir FaceTime benutzen immer für unsere Podcasts. FaceTime darf man nur benutzen, wenn einer im Irak ist und der andere zu Hause mit Baby. Ja, stimmt, wie bei Three Kings. Und man muss außerdem Interracial Marriage sein. Ja. Das ist auch immer wichtig bei Apple-Produkten.